Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallihallo, herzlich willkommen im neuen Jahr zur ersten Episode von Omega Tau in 2016. Dieses Mal geht es mal wieder um die Fliegerei. Ich habe mich letzten Herbst im November unterhalten mit Rolf-Peter Geiser. Der fliegt bei der Lufthansa A380 auf der Langstrecke und wir reden eben über den A380, über die Automatisierung im A380 und über die Langstreckenfliegerei im Allgemeinen. Bevor es damit losgeht, habe ich noch kurz ein paar Ankündigungen. Und zwar geht es vor allem um Hörertreffen. Wir haben am 27. Januar eines im Ruhrgebiet, wahrscheinlich im Unperfekthaus in Essen. Dann haben wir am 2. Februar eines in München. Da ist der Ort noch nicht so ganz klar, den legen wir noch fest. Und dann haben wir eins entweder am 16. oder am 17. Januar, entweder in San Francisco oder im Silicon Valley. Das machen wir davon abhängig, wie es denen, die da dann kommen, besser passt. Generell, wer Lust hat, teilzunehmen, möge sich bitte per E-Mail bei mir melden, feedback@omegataupodcast.net, damit ich erstens weiß, wie viele Leute kommen und euch zweitens Bescheid geben kann, wo es denn tatsächlich dann stattfindet und um wie viel Uhr genau. Okay, das war das Vorgeplänkel und ja, wir können anfangen mit Rolf Peter Geiser, genannt Pitt übrigens, der sich jetzt vorstellt. Ja, mein Name ist Peter Geiser, Rolf Peter Geiser. Geboren bin ich in Bremen, aufgewachsen bin ich im legendären Winnenden. Da bin ich zur Schule gegangen, dann habe ich in Tübingen studiert. Zunächst mal 2 Jahre, bis ich dann zur Lufthansa kam. Und wohnen tue ich in Schorndorf. Unterberken bei Schorndorf. Das ist auf dem Schurwald. Da habe ich ein kleines Reihenhäuschen und da lebe ich gut und zufrieden vor mich hin. Ja, das ist auch echt nett hier. Also es klingt so ein bisschen nach Ende der Welt, aber das Dorf, aber ist schön. Höchster Punkt im Schurwald, habe ich gelesen. Ja, Oberberken, der nächste Teilort, da ist der höchste Punkt im Schurwald. Und ja, zu Unterberken muss man sagen, es ist wirklich sehr klein, wenig Einwohner, allerdings 2 Kneipen und ein Weinlokal und darunter, was immer sehr gut ausgebucht ist und gut besucht ist. Und 2 Großbauern. Ja, das zeichnet den Ort im Großen und Ganzen aus. Und natürlich der hervorragende Blick auf den Hohen Staufen und die 3 Kaiserberge. Ja, ja. Und der Grund, warum wir uns heute unterhalten, ist nicht die Tatsache, dass du auf dem Schurwald wohnst, sondern die Tatsache, dass du ansonsten, wenn du nicht hier bist, dich in großen Flugzeugen bei der Lufthansa aufhält, im A380. Ja, das ist richtig. Den 380 fliege ich jetzt seit knapp 5 Jahren. Und das ist auch das letzte Flugzeug, was ich bei der Lufthansa bewegen werde. Zumal ich demnächst, also im nächsten Jahr, dann auch in Ruhestand gehe. Im nächsten Jahr schon? Ja. Oh, okay. Wie bist du dahin gekommen? Was hast du vorher geflogen? Bevor ich den 380 geflogen bin, bin ich 330, 340 geflogen. Stationierung war München. Und als der 380 eingeführt wurde, hat ja die Lufthansa die ersten 2 Jahre nur Leute von Langstreckenfliegern genommen, also von 340, von 330 und 340, um die Einführung des 380 einfacher zu machen. Weil die Leute natürlich dann alle schon die Langstreckenerfahrung hatten und bestimmte Verfahren, die man auf der Langstrecke anwendet, eben auf der Kurzstrecke nicht Usus sind. Und deswegen war es einfacher, mit der Erfahrung der Piloten dann gleich dieses Flugzeug einzuführen. Das hat auch wunderbar geklappt. Ja, da können wir nachher noch ein bisschen drüber reden, wie unterschiedlich der 340 und der 380 dann tatsächlich sind. Grundsätzlich haben wir heute vor, erst ein bisschen über das Flugzeug zu reden und dann über die Langstreckenfliegerei. Und hattest du dir den A380 dann explizit ausgewählt oder war das irgendwie Zufall? Also gab es einen konkreten Grund, warum du sagtest, ich möchte auf den 380? Naja gut, das Das war natürlich schon mehr oder weniger Zufall. Grundsätzlich können wir bei der Lufthansa ein Einstiegsmuster belegen. Das wäre damals, als ich Kapitän wurde, der 320 beziehungsweise die 737 gewesen. Ich bin auf den 320 gegangen damals, bin dann auch anderthalb Jahre später schon auf den A300 gegangen und das wäre dann mein Endmuster gewesen. Da der A300 bei uns dann ausgemustert wurde, musste ich ja nochmal umschulen auf ein anderes Muster und dann bin ich auf 330, 340 gegangen. Das wäre dann mein Endmuster gewesen. Damit wäre ich dann auch in Rente gegangen. Dann kam aber der 380 dazu und dann reifte so langsam die Idee bei der Firma wohl, dass wir eventuell dann diese Ausbildung vom 330, 340 generieren, um den besser und schneller einführen zu können. Ja. Und als das dann spruchreif war, habe ich mich natürlich da beworben, einfach weil ich unter diesen Umständen dann meine Arbeitszeit doch noch etwas verlängern wollte, um eben dieses neue Muster noch zu fliegen. Wie, was meinst du mit Arbeits? Wärst du sonst früher in Rente gegangen? Sonst wäre ich früher in Rente gegangen. Ich hätte dann bestimmt ja schon mit 58 aufgehört. Aus deiner eigenen Motivation raus, da hätte ich das nicht müssen. Ich hätte dann so um die 58 aufgehört. Die Tatsache, dass ich eben den 380 noch fliegen konnte und die Chance bekommen habe, die hat mich dazu motiviert, dann einfach länger zu machen. Okay. Wie fliegt sich, um erstmal über das Fliegerische an sich zu reden, wie fliegt sich das Flugzeug, wenn man es tatsächlich von Hand fliegt, verglichen mit einem, weiß ich nicht, 320 und einem 340? Er fliegt erstaunlich leicht, obwohl er doch so schwer ist. Ja. Das liegt also mit Sicherheit an der hervorragenden Aerodynamik, dann an der enormen Power, die die vier Triebwerke generieren. Und auch das Hydrauliksystem ist ja anders ausgelegt. Sämtliche anderen Flugzeuge fliegen mit einem Druck von 3000 PSI im Hydrauliksystem und der 380 hat 5000 PSI. Das sind ungefähr 344 Bar, das ist eine ganze Menge Holz. Ja, ja. Dadurch reagieren diese riesen Steuerflächen natürlich schon unter starkem Druck und das ganze Ding bewegt sich einfach. Also man fliegt es gerne und locker und er lässt sich schön steuern und man hat nicht das Gefühl, dass da so viel Gewicht dran hängt. Das heißt, im Vergleich zum Beispiel zum 340 war das kein Rückschritt jetzt im Sinne von Flugeigenschaften an sich? Nee, eher ein Fortschritt, weil weil er eben einfach im Gegensatz zum 340 eine ganz andere Power hat und eine andere Aerodynamik und dadurch, er kommt einem wendiger und agiler vor. Ist interessant, dass dieses Riesending auch, weil es ja, der Rumpf ist ja sehr hoch, ne? Also dass man da die Aerodynamik lobt. Ja gut, aber die Fläche, die hat natürlich auch schon eine ganz andere Dimension und auch eine ganz andere Form. Das ist das, was ich an dieser Aerodynamik so faszinierend finde. Wenn man diese Riesenfläche mal betrachtet, wie die in sich verdreht ist, um der Aerodynamik zu genügen, um da wirklich das Optimum rauszuholen, das ist schon faszinierend. Ja, stimmt schon. Ja. Inwiefern kann man so ein Flugzeug überhaupt sinnvoll nach Gefühl fliegen? Also wenn du da einen Sichtanflug fliegst und nicht nur aufs ILS guckst oder den Autopilot aufs ILS aufconnectest, kann man das Ding Seat of the Pants gefühlsmäßig fliegen oder? Überhaupt kein Problem. Okay. Also ich fliege eigentlich immer nach Gefühl. Ich habe meine ganzen Landungen auf sämtlichen verschiedenen Mustern eher weniger nach Richtlinien, sondern einfach mit meinem Gefühl geflogen. Und ich muss sagen, da bin ich immer gut gefahren. Also ich kenne keine harte Landung. Okay. Und auch das Fliegen, wenn man jetzt zum Beispiel sehr beliebt sind so Swingovers in Frankfurt zum Beispiel. Bahnwechsel, ja, wenn man dann praktisch im Anflug ist auf die 2,5 links. Ja. Und dann so ein Swingover auf so ein Bahnwechsel auf die 2,5 Center bekommt, dann ist das ja alles visual. Ja. Also rein nach Sicht. Und da ist die Prämisse ja auch rauszuschauen und das Flugzeug dann eben dementsprechend auf die andere Bahn rüber zu fliegen und den Sinkflug und den Anflug so einzuleiten, fortzusetzen, das ist toll. Das geht ganz automatisch und funktioniert im Prinzip wie bei einem kleinen Flieger. Dann mache ich es auch nicht anders. Wie viel fliegt man denn manuell an so einem typischen Langstreckenflug oder spielt das in der Praxis wenig eine Rolle? Ja gut, das ist natürlich begrenzt. Ganz einfach, weil der Langstreckenflug, der begrenzt sich oder der beschränkt sich ja im weitesten Sinne auf die lange Strecke, die dazwischen liegt. Ja, klar. Und da wird natürlich mit Autopilot geflogen. Klar, da macht allein auch schon wegen dem, wegen dem Komfort. Ja. Da würde nur von Hand geflogen, wenn das System als solches ausfällt. Ja. Das kommt schon mal vor. Ich bin auch schon mal eine Langstrecke von 6 Stunden von Hand geflogen, aber das ist da wechselt man sich ab und das ist natürlich schon anstrengender und ist für die Leute hinten gegebenenfalls dann eben auch schwieriger. Also man lässt dann besser die Anschnallzeichen an, weil jeder Stoß gegen die Steuersäule oder gegen den Stick würde dann ja bedeuten, dass es ein bisschen hinten vibriert oder wackelt. Ja. Ja. Aber in der Regel startet man von Hand und gut, das ist eine Geschmacksfrage. Da gibt's viele Leute, die geben schon bei 400 Fuß den Autopiloten dazu. Ich persönlich finde es immer ganz nett, wenn man die Abflugstrecke noch von Hand fliegt. Mhm. Oder zumindest einen Teil dieser Abflugstrecke, wo dann auch mal ein paar Kurven drin sind. Einfach weil das ja auch schult, weil man dadurch dann auch in Übung bleibt. Vor allen Dingen, wenn man versucht, dann die ganzen Parameter genau einzuhalten, ist das eine gute Übung. Und dann im Anflug, in der Regel, meistens ist es so, dass man mit dem Autopiloten auch aufs ILS geht oder zumindest auf den Localizer. Localizer ist die horizontale Abweichung. Ist die horizontale Abweichung. Und dann den Autopiloten rausnimmt. Oftmals machen das die Kollegen oder auch ich schon etwas früher, noch unter Rädervektors. Mhm. Und ganz klar, dass man das macht, wenn man jetzt ein Visual kriegt. Ne? Ja. Angenommen, man kommt im Gegenanflug rein und der Controller gibt einem einen visuellen Anflug, dann würde man auch die Automatik rausnehmen und von Hand fliegen. Mhm. Kommt so ein Visual-Anflug oft vor? Also man sollte ja meinen, dass es überall ILS und andere Verfahren gibt. Gibt's ja auch in der Regel. Das ist eine Sache, die bei gutem Wetter an bestimmten Plätzen stattfindet. Also mit dem 380 kommt das ganz selten vor. Ja. In Miami kriege ich sowas schon mal. Oder wenn ich dann in Houston, kann ich auch einen Swingover machen. Mhm. Zum Beispiel, um jetzt näher an die Parkposition zu kommen. Das spart natürlich immer Zeit. Das ist einmal gut, wenn man ein bisschen hinten dran ist, um Zeit aufzuholen und dann trotzdem noch pünktlich zu sein. Das macht auch so ein Swingover in Frankfurt aus. Mhm. Darüber hinaus ist natürlich auch eine Spritersparnis mit weniger Rollzeit und weniger Flugzeit gegebenenfalls. Ja. Und Swingovers sind zwangsläufig visual, weil es gibt ja keinen automatischen Übergabemechanismus von einem ILS ins andere. Ja, man könnte mit dem Automat fliegen im Prinzip. Ne? Man könnte das natürlich auch mit dem Autopilot machen, mit Vertical Speed und mit Heading. Ja, aber das ging ja auch. Aber das ist natürlich, also irgendwo bin ich ja auch Pilot und habe Spaß am Fliegen. Ja. Und wenn ich dann sowas kriege, beziehungsweise sowas ist ja in der Regel nicht unbedingt angeboten von ATC, sowas requesten wir dann. Ah, ja. Mhm. Und ATC stimmt dann zu, ja oder nein, das hängt vom Abflugverkehr dann, zum Beispiel in Frankfurt vom Abflugverkehr ab. Wenn die Bahn voll ist zum Abflug, die Center, dann geht man natürlich nicht her und lässt dann noch jemanden landen. Also die machen da eine Bahn zum Landen, eine Bahn genau, zum Starten. Ja. Okay. Mhm. Ja, ja, ja, ja. Automatische Landungen sind ja schon seit dem A320, also zumindest auf der Airbus-Seite, gängig, kann man machen, ja. Also bis zum Aufschlag. Ja, ja. Warum, also macht man das nur dann, wenn man dazu gezwungen wird, weil das Wetter ganz schlecht ist? Oder also man wie macht gut es, sind die Landungen? Das haben wir da ein Gefühl dafür? Die Landungen sind super. Also der Automat macht es recht gut. Okay. Allerdings sind unter den Bedingungen, wo der Automat landet, ja auch die Wetterbedingungen für ihn in Anführungszeichen super. Weil meistens ist es ja eine Nebellage, wo man nichts sieht. Ja. Wir lassen ja praktisch nur automatisch landen in dem Moment, wo wir selber das nicht mehr können, weil wir gar nichts mehr sehen. Ja. Es ist bei einem scharfen K3B-Anflug ist es ja tatsächlich so, wenn ich da vorne im 380 sitze, da setzen die Räder hinten auf und ich sehe vorne aber noch gar nichts. Okay. Ja. Und das lässt sich natürlich von Hand nicht machen. Ja. Also muss es der Automat machen. Und wenn sonnige Wetterlagen sind, ist natürlich meistens windstill, neblig, stimmt, ruhig. Ja. Da kann der Automat das natürlich ganz gut machen. Mhm. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass die bodenseitigen Systeme dafür ausgerüstet sind, ja. Die Maschinerie, die da in Gang gesetzt wird, die eben diesen Leitstrahl, sowohl die horizontalen wie den vertikalen, dann generieren, die sind natürlich von so hoher Güte und das System ist so teuer, dass das nur unter solchen Umständen gemacht wird, wenn es wirklich nötig ist. Mhm. Der K3-Anflug oder der K2-Anflug, da muss das System auf einen anderen Level gefahren werden. Ja. Und deswegen muss man sowas auch immer anmelden. Und das passiert nur bei schlechtem Wetter. Wenn ich jetzt unter K1-Bedingungen in Automaten fliegen lasse, das geht zwar auch, dann muss ich aber darauf gefasst sein, dass er Fehler macht. Mhm. Mhm. Weil die Genauigkeit nicht so hundertprozentig ist. Ja, okay. Das heißt, da musst du dann auch, na gut, du wirst deswegen, am anderen Fall aufmerksam sein. Deswegen macht man es nicht. Ja. Man hat auch kein Interesse daran, denn wir landen sowieso schon so wenig und fliegen manuell relativ wenig. Es ist ja praktisch pro Trip, ist es immer nur eine Landung, ein Start und eine Landung, die man hat. Und deswegen ist es so, dass man auch gerne möchte. Ja, klar. Ja. Automatischen Start gibt's aber nicht, ne? Nee, automatischen Start gibt's nicht. Warum nicht? Man sollte ja eigentlich meinen, das ist das einfachere Problem. Ich glaube, dass dass das das schwierigere Problem ist. Landen tue ich ja mit relativ wenig Power. Ja. Da sind noch ein paar Prozente drin. Und der Flieger ist ja von dieser hohen Energie, ist er weg. Ja, ist leichter. Er ist leichter. Er hat nicht so viel Power stehen. Er will ja zur Ruhe kommen, wenn er gelandet ist. Wenn ich starte, dann muss ich gegebenenfalls davon ausgehen, dass ich ja randvoll bin, also die Tonnage bis aufs Maximum ausgereizt ist. Und dazu brauche ich natürlich dann auch die maximale Power. Ja. Und ich denke, da alle Eventualitäten über eine Automatik abzudecken, das geht gar nicht. Mhm. Da muss man intuitiv und individuell handeln können. Denn wenn einem da ein Triebwerk weggeht und dann vielleicht noch was dazukommt oder ein Reifen platzt oder egal was, da kann ich jetzt keinen Automatismus einführen. Da finde ich, dass einfach ein intuitives Handeln und ein Handeln nach Procedure da einfach sinnvoller ist. Mhm. Das kann die Technik meines Erachtens nicht abdecken, weil die Technik reagiert ja immer nur auf eingetretene Situationen. Mhm. Anders kann sie ja nicht reagieren. Sie kann ja nicht im Voraus irgendwelche Intuitionen oder Gefühle mitbringen. Und das hat der Mensch der Technik einfach voraus. Und ich denke, das bringt immer noch was und hat seinen Vorteil. Deswegen wird von solchen Sachen abgesehen. Das heißt, da geht es jetzt auch weniger um sozusagen das Handwerkliche, das man tun muss, um auf zum Beispiel einen Triebwerksausfall vor V1 zu reagieren, sprich abbremsen. Das könnte der Automat ja gut, gibt ja eher automatische Bremssysteme, sondern mehr der Trade-off, das Abschätzen, wann tue ich was, wie lange warte ich noch, wann greife ich ein. Ja, ich meine, das automatische Abbremsen passiert ja tatsächlich beim Startabbruch. Ne? Wenn ich einen Startabbruch habe, dann ziehe ich die Power raus mit der Entscheidung Stopp. Und in dem Moment, wo ich die Power rausziehe auf Idle, auf Standgas, reagieren ja sämtliche Systeme automatisch. Die Spoiler kommen raus, das Bremssystem geht auf volle Leistung, auf maximale Leistung. Und das lasse ich dann auch so drin, bis ich zum Stand gekommen bin. Ich kontrolliere praktisch nur die Richtung des Flugzeugs. Ja, okay. Wir kommen nachher nochmal auf diese Automatismen. Eine Sache, die wollte ich noch ansprechen. Es gibt ja auch Mischformen zwischen automatischem Fliegen und Handfliegen. Zum einen gibt es ja diesen Flight Director. Das ist im Prinzip ja das System, kann man das so sagen, statt dass also der Flight Director definiert, wohin und wie das Flugzeug fliegt. Und das kann eben entweder automatisch passieren, indem man Autopilot aufschaltet, oder er kann dir das anzeigen und du kannst genau diese Kommandos von Hand nachfliegen. Ja, ich fliege die Kommandos praktisch von Hand nach. Ich halte dieses Flugzeugkreuz praktisch immer auf dem Kreuz des Flight Directors. Das sind ja diese beiden gelben, die horizontale und die vertikale Anzeige. Das gibt der Flight Director mir vor und das fliege ich dann entweder nach im Instrumentenflug oder ich fliege nahe dran. Ich kann natürlich dem Flight Director auch, ich kann da durchgucken und kann trotzdem mein eigenes Ding fliegen. Ja. Das geht natürlich auch. Ja. Wenn der Autopilot fliegt, dann macht der Autopilot genau das, was der Flight Director vorgibt. Ja. Wann würde mir dann den Flight Director verwenden, aber den Autopilot nicht aufschalten? Also wann würde mir quasi befehlsgetrieben von Hand fliegen? Der Flight Director ist immer drin. Also jetzt auch wenn ich, das ist Procedure. Das heißt, auch wenn ich jetzt den Start manuell mache, oder wenn ich von Hand ein ILS fliege oder auch von Hand bei einem Gegenanflug zum Beispiel die Höhe halte und von Hand fliege, dann ist auch der Flight Director in der Regel drin. Mhm. Ich nehme den Flight Director dann im Endanflug raus, wenn ich Visual fliege. Ja. Dann sage ich Flight Director off. Ich kann ihn aber auch drin lassen und könnte einfach durchgucken. Und ich gucke ja eh raus in erster Linie. Da brauche ich den Flight Director im Prinzip nicht. Konsequenterweise schaltet man ihn dann aus. Man kann ihn aber auch drin lassen im Prinzip. Okay. Es ist jetzt nicht wirklich gemischt geflogen in dem Moment. Ein Automatismus ist ja in dem Moment, wo ich das Flugzeug in der Hand habe, sowohl den den Stick als auch die Throttles, habe ich das Flugzeug ja manuell in der Hand, egal was der Flight Director mir vorgibt. Klar, ich meine, so gesehen, wenn man ILS von Hand fliegt, das ILS zeigt ja mir auch an, wo man hin muss, ne? Ablage links, rechts, oben, unten, und da würde man es ja auch als Handfliegen bezeichnen, wenn man einfach diesen Kreuzen folgt. Ja. Autothrottle, der würde, ist auch was man optional haben kann. Also man kann Autopilot mit Autothrottle, Autopilot ohne Autothrottle, Flight Director mit Autothrottle, Flight Director ohne Autothrottle. Wahrscheinlich gibt es all die Kombinationen. Also grundsätzlich gilt bei Lufthansa, das galt früher schon, gilt Manual Flight, Manual Throttle. Mhm. Und das finde ich persönlich auch gut so. Es gab mal eine Zeit, weil Airbus ja den Autothrottle favorisiert, eben auch im Anflug. Mhm. Gab mal eine Zeit, da hat man das bei uns auch versucht einzuführen. Ich persönlich habe es nie gemacht. Ich fand es immer schlecht, weil ich ganz einfach der Meinung bin, dass ein Autothrottle-System eben auch wieder nur auf Vorgaben reagiert. Das heißt, da muss erst ein Wind Shear eingetreten sein oder ein Speed-Abfall eingetreten sein, bevor der überhaupt reagieren kann. Mhm. Und wenn ich so einen Anflug mache, dann kann ich das intuitiv regeln. Weil du weißt, dass es an dem Flughafen oft typischerweise bei der Windrichtung solche Ahnungen habe, oder Intuition ist ja was man jetzt nicht so greifen kann. Ja. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Ja. Aber ich kann auf jeden Fall mal, wenn ich so starken Wind habe und wenn ich Turbulenzen habe, kann ich die Speed ein bisschen höher halten als normal. Das würde der Autothrottle natürlich nicht machen. Der würde natürlich auf seinen Bug zurückgehen. Und ich gebe vom Gefühl aus und sage mir, na, da könnte noch was kommen. Ja. Und lasst es erstmal ein bisschen höher stehen, damit ich gar nicht in so einen Energieeinpass reinkomme. Ja, ja, ja. Und was der Autothrottle generell tut, ist, dass man ihm im Prinzip eine Geschwindigkeit vorgibt und er dann die Geschwindigkeit durch Regelung vom Schub hält. Ja, genau. Ich finde aber, wie gesagt, das ist einfach schöner, wenn ich das Flugzeug in der Hand habe, dann nehme ich auch den Throttle dazu. Ja. Das haben wir früher auch so gelernt und das haben wir nie anders gemacht. Ja. Ich muss sagen, da ist es nicht sinnvoll, das ist meine eigene Meinung, da sieht Airbus sicherlich anders und viele andere Kollegen mögen das auch anders sehen, aber ich finde, dass man zu einem manuellen Fliegen eben auch einen manuellen Gashebel benutzt. Ja. Weil man das ganz einfach dann besser im Gefühl hat, das ganze System. Steuert man nur die Hälfte, wenn man so will. Ja, klar. Ja. Lass uns mal über ein paar interessante Systeme im Flieger reden, also Automatisierung vor allem dann demnach. Eine Sache, die ich kürzlich im Simulator da miterlebt habe, was ich auch noch nie vorher, wo ich noch nie davon gehört hatte, ist dieses Break to Vacate. Ja, erzähl mal was drüber. Das Break to Vacate ist ein ganz nettes System. Wir haben im Flieger ja dieses OANS, das Onboard Airport Navigation System. Mhm. Das können wir auf den Navigationsdisplay aufschalten. Und dann brauchst du auch im Prinzip keine Karten mehr. Das ist quasi eine digitale Karte vom Flugplatz. Eine digitale Karte, wo der Flieger dann praktisch rollt und das System mitläuft. Du siehst immer, wo du gerade bist. Ja. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und über diesen Display schalten wir während des Fluges, können wir den aufschalten und haben dann die Bahnen da vorliegen und können dann dieses Break to Vacate einstellen. Das heißt, der Flieger in dem Moment, wo ich auf dieser Runway bin und die Runway anklicke, dann gibt der Flieger mir automatisch vor, der Rechner mir automatisch vor, wo die trockene Stopplinie ist und die nasse Stopplinie. Das heißt, wenn es trocken ist, beziehungsweise wenn es regnet. Ja. Und ich könnte jetzt praktisch die trockene bzw. die nasse, je nach den Witterungsbedingungen nehmen. Das wäre natürlich dann der optimalste Weg, ja, zum Stand zu kommen. Machen wir in der Regel nicht, weil wir haben ja immer lange Bahnen. Und der Flieger ist ja mit dem maximalen Landegewicht immer so leicht, in Anführungszeichen, dass wir die Bahn nie ganz ausnutzen, ja, okay, müssten, wenn, ja, wir stark bremsen. Also gehen wir her, um das Bremssystem zu schonen, und gehen immer hinter die nasse Linie, mhm, und nehmen uns da irgendwo einen Rollweg, der von der Bahn wegführt, der uns dann also viel, viel mehr Weg gibt, als das System an sich braucht. Mhm. Könnt ihr euch den Rollweg aussuchen oder gibt euch der in ATC vor? In der Regel können wir uns den aussuchen. Okay. Der muss halt für den Flieger geeignet sein. Ja. Das ist in den Karten dann angezeigt. Die Karten sind da dann grün. Es gibt, mhm, so Rollwege, die wir vielleicht nicht benutzen sollten oder dürfen. Ja. Die nehmen wir dann natürlich nicht. Und dann suchen wir uns so einen Weg raus. Es sei denn, ATC gibt uns irgendeinen Rollweg vor. Ja. Dann können wir den aber einstellen und tippen den dann an mit dem System und armieren das System. Und dann ist dieses Break-to-Vacate armiert. Das wird dann auch im Flight Mode Annunciator, im Primary Flight Display angezeigt. Und der Flieger kommt da tatsächlich zum Stehen. An das dem heißt, Ort, den du, ja, gewählt hast. Ich lande ihn, ja, und der fängt dann dementsprechend, wie er sich das hinrechnet, fängt er an zu bremsen. Und immer stärker anzubremsen. Und was er eben einfach gut macht, er macht es gleichmäßig, sodass die Bremsen alle, mhm, gleichmäßig belastet sind. Und er tippt jetzt nicht immer wieder an, was man, mhm, auch vermeiden sollte, weil die Bremsen sollte man, wenn es geht, nur einmal ansprechen und dann so weit runterbremsen, bis man die Geschwindigkeit hat, dass man abrollen kann, mhm, weil das die Bremsen schont. Okay. Die Bremsen werden eigentlich dadurch abgenutzt, dass sie ganz, dass sie extrem oft angetippt werden. Ist die, mhm, Abnutzung größer, als wenn ich die Bremse einmal benutze, abbremse bis zum Schluss und dann weiterrolle. Mhm. Okay, okay. Und das macht das System natürlich dann wesentlich exakter und schonender. Mhm. Kann man das auf jedem Flughafen einsetzen oder also wahrscheinlich habt ihr für alle, die ihr anfliegt, auch die entsprechenden Daten drin? Das ONS ist für jeden Airport, den wir anfliegen, ist es geladen und natürlich auch noch weit darüber hinaus. Also im Prinzip sind auch die alternativen Flugplätze, die wir unterwegs, mhm, anfliegen könnten, sind da drin. Also Es war beim A380, glaube ich, der erste Flieger, der das hat, ne? Das ist der erste von Airbus. Ja, ja, das, ja, ist eine tolle Sache, das macht Spaß und das ist natürlich auch sinnvoll. Ja. Vor allen Dingen ist es natürlich toll, dass man jetzt nicht die ganzen Karten studieren muss. Also man studiert sie natürlich vorher schon, wo kann ich langrollen, wo muss ich langrollen, ja, wo darf ich langrollen. Aber ich brauche dann beim Rollen eben nicht den Wechsel auf die Karte machen, sondern ich gucke halt in mein Navigationssystem. Das liegt ja sowieso im Blickfeld, ja, beim Rausschauen und ich habe dann praktisch immer einen Überblick, wo ich gerade bin. Mhm. Auch auf der Karte. Mhm. Cool. Du hattest gerade erwähnt, dass man quasi, um so einen Abrollweg auszuwählen, dass man den quasi anklickt. Ja. Dazu sollte man vielleicht mal sagen, dass, glaube ich, der A380 auch der erste, zumindest Airbus ist, der so eine Art Mauszeiger auf den Bildschirmen, ja, hat. Ja, das ist das KCCU. Ah. Ganz toller Name. Keyboard and Cursor Control Unit. Aha. Das ist natürlich auch eine tolle Sache. Das ist auf dem Center Pedestre ist es so auf Arm, ist es aufgebaut, so dass ich von der Armlehne, wenn ich da sitze, das ist bei mir auf der rechten Seite, ja, und bei dem Co-Pilot, der mit rechts fliegt, ist es dann auf der linken Seite, ist es praktisch wie so eine Armstütze, so ein Knubbel, der da rausschaut und da ist vorne eine Kugel drin. Trackball, ne? Ja, ein, ja, Trackball. Ja. Den kann ich mit den Fingern hin und her bewegen, wie ich ihn brauche. Und auf der rechten Seite habe ich dann so einen Druckknopf zum Bestätigen. Ja. Und mit dem kann ich in sämtliche Bildschirme gehen. Ja. Ins Flight Management System. Dann kann ich ihn rübernehmen aufs NAV-Display und kann im NAV-Display, wenn ich jetzt die Strecke geladen habe, kann ich dann Strecke korrigieren, zum Beispiel um ein Gewitter herum navigieren. Und wenn ich dann dieses ONS geladen habe auf dem NAV-Display, dann kann ich eben die Runway anklicken, kann mir da irgendwelche Rollwege nehmen, kann Fähnchen setzen, kann Kreuze setzen, wenn ich das jetzt also vorher schon alles machen wollte, weil ich visuell auch sehen will, dass ich da nicht lang rollen darf oder dass ich da hinrollen darf. Ach so, kann ich das quasi selber sperren? Kann ich das selber sperren und kann mir das alles hinrichten nach den Notems, die ich vorher studiert habe. Das könnte man also alles so auf diese Art und Weise machen. Cool. Bei früheren Airbussen war es ja so, dass an so einem Bildschirm rechts und links eben eine Reihe von Knöpfen waren und die dann je nach Anzeige unterschiedlich mit Funktionen belegt waren. Ja, genau. Und so einen Mauscursor gab es eigentlich nicht. Nee, da habe ich halt immer den entsprechenden Knopf getippt und habe dann die entsprechende Seite bekommen. Und jetzt gehe ich einfach mit dem Cursor auf das, was ich haben will, klicke das an und dann kommen mir die ganzen Optionen, die ich anwählen kann. Und das funktioniert, das ist einfach eine schöne Sache. Das ist einfach ein tolles Feature. Ja. Ist natürlich letztendlich auch dadurch entstanden, dass die Entwicklung des 380 maßgeblich durch einen Piloten von uns beeinflusst wurde. Also der war ja jahrelang bei der Entwicklung dabei und hat da diese ganzen praktischen Sachen, die Piloten gerne hätten oder mit denen sie gerne arbeiten würden, hat er damit eingeführt. Und das hat sich natürlich schon bewährt, muss man echt sagen. Da hat die Lufthansa mit Airbus ein tolles Ding gemacht. Okay. Weil da sind nicht nur die Techniker dran gewesen, sondern da ist eben wirklich ein Pilot, der aus der Praxis kommt, dabei gewesen, der diese Wünsche eingebracht hat. Und das hat sich durchaus bewährt. Ja, also kürzlich im Simulator war, habe ich auch gehört, also hat einer so im Nebensatz gesagt, dass der 380 eigentlich der erste wirklich gute für die Langstrecke geeignete Flieger ist, den er geflogen hat. Kam, glaube ich, auch von 340 oder so. Und der sagt, das sei schon mal eine ganz andere Qualität aufgrund wahrscheinlich genau solcher ergonomischen Sachen. Nicht nur die ergonomischen Sachen, sondern man muss wirklich sagen, wenn man das jetzt mit Jumbo vergleicht, den bin ich früher als Co-Pilot mal geflogen. Den 400er aber schon. Den 400er, ja. So insgesamt gesehen hat der 380 dann noch ein bisschen mehr Power. Er hat eine bessere Aerodynamik. Er hat natürlich aufgrund seiner Bauart ein größeres Cockpit, was wesentlich angenehmer isoliert ist und auch ruhiger ist. Also im Jumbo, da kommt man schon mal leicht ins Frieren. Bei uns ist das überhaupt kein Problem. Es ist weniger die Luft, die lässt sich natürlich aufheizen, aber die Strahlungskälte, die von der Außenhaut ausgeht, da sitzt man beim Jumbo halt doch schon sehr eng auf der Außenhaut, während dem bei uns natürlich ein Riesenplatz ist. Und was natürlich auch noch sehr angenehm ist, beim 380 ist die Tankkapazität. Denn ich habe nie ein Problem, noch ein bisschen extra zu tanken, wenn ich das für notwendig halte, weil die Wetterbedingungen nicht stimmen oder weil ich vielleicht erwarte, um viele Gewitter rumzufliegen und. Beim Jumbo gab es schon immer mal dann so Re-Clearance-Flüge. Das heißt, da ist man sowieso knapp gewesen mit Sprit. Re-Clearance heißt? Re-Clearance heißt, dass ich erstmal einen Destination annehme, der nicht ganz die Streckenlänge hat, die ich ursprünglich also quasi ein Zwischenlandeplatz. Plane, ja, sondern so ein Zwischenlandeplatz. Und für diesen Zwischenlandeplatz dann auch weniger Alternate Fuel und also habe ich ja erstmal weniger Trip Fuel, dann habe ich natürlich auch gegebenenfalls weniger Alternate Fuel, brauche weniger Extra Fuel. Das heißt, insgesamt ist die Spritmenge, die ich mitnehme, schon mal geringer. Und dann muss ich neu entscheiden, wenn ich dann über diesen eigentlichen geplanten Destination komme, wie dann die Spritsituation aussieht für den Weiterflug zum Enddestination. Dann habe ich natürlich von da nach da auch eine wesentlich geringere Route Reserve und kann dann mit weniger, ich plane praktisch zwei Strecken, wenn man so will, und plane das erste Mal mit weniger Sprit. Und das zweite Mal plane ich dann natürlich von neuem auch wieder mit weniger Sprit. So ein bisschen so ein Legal Workaround eigentlich. Genau. Das ist legal, weil ich ja dann über dem Platz definitiv bin. Genau. Und wenn ich da merke, ich habe genug, um weiterzufliegen an meinen Enddestination, und das Wetter passt, dann kann ich das machen. Ja. Wenn ich da natürlich merke, ich habe nicht genug, weil ich unterwegs dann doch mehr gebraucht habe, dann muss ich halt dazwischen landen und tanken. Ja. Das lässt sich aber rechnerisch darstellen und ist praktisch auch kein Risiko. Es funktioniert halt nur, wenn auch tatsächlich auf dem Weg zum Ziel ein Platz alles mehr stimmt. oder weniger in der Mitte liegt, genau, den ich da so. Annehmen kann. Das ist eigentlich der Knackpunkt, ja. oder? Muss jetzt nicht in der Mitte sein, ja, eher in Richtung... So meinte ich, also nicht mit großer Abweichung. Mehr in Richtung Heimat, da wo man hin will. Ja. Aber man kann dann in dem Moment erstmal dahin planen. Ja. Und hat da den kürzeren Flugweg, hat auf jeden Fall da genügend dabei. Und wenn man da dann merkt, es reicht auch zum Enddestination, weil man von ja. da an eben neu berechnet, dann muss man auch die Clearance neu ja. bekommen. Das heißt, man hat ja zunächst mal eine Clearance zu diesem geplanten Flugplatz. Ja. Und wenn man da dann ist und die Berechnungen dann für die weitere Strecke stimmen, dann holt man eine neue Clearance zum ja. Enddestination. Okay. Das ist ein Reclearance-Plan. Und sowas gibt's bei einem 380 gar nicht. Mhm. Da habe ich von vornherein so viel Kapazität, dass ich immer Luft habe. Da hängt es höchstens dann mal am Landegewicht, aber niemals am an der Kapazität, die ich für unterwegs eventuell mehr mitnehme. Mhm. Also das habe ich noch nicht erlebt. Okay. Das Maximale, was ich bisher getankt habe, das war von Singapur zurück. Das waren 192 Tonnen, kann ich mich erinnern. Und die Kapazität selber, die Tankkapazität des A380 ist 257 Tonnen. Und okay. Da hat man doch noch ein bisschen Luft. Ja, ne? Ja, klar. Ja. Klar, wenn ich die jetzt voll ausschöpfen würde, könnte ich nicht mehr voll beladen. Ja. Weil dann ist natürlich am Maximum Take-Off-Weight ja. hängt es dann. Ja. Aber ich habe zumindest eine ganze Menge Raum zum Spielen. Mhm. Und das ist macht die Sache dann letztendlich angenehmer und einfacher. Mhm. Okay. Fliegt der Flieger Holdings automatisch, wenn denn ein Holding stattfinden täte? Ja, das können aber alle. Okay. Ja, ja. Das heißt, die Holdings sind in den Anflugkarten die published? Die Holdings sind im System drin. Okay. Und dann gehe ich auf den entsprechenden Waypoint, wo ich das fliegen soll. Bei den herkömmlichen Fliegern, bei den anderen Airbussen eben mit dem entsprechenden Knöpfchen, was neben dem... Ja. neben dem Waypoint steht und jetzt hier gehe ich mit dem Cursor drauf und dann kommt ja, in dem Moment, wo ich das dann anklicke, kommt ja die ganze Palette mit den Möglichkeiten, die ja. mir das System bietet und da steht unter anderem auch Holding und dann tippe ich das ein und dann ist das drin. Ich tue dann anhand der Karte kontrollieren, ob das auch das Richtige ist, ja. weil es könnte ja mal sein, dass irgendwas falsch programmiert ja. ist und ja, dann wird es bestätigt und dann fliegt er das automatisch mhm. mit Entry und allem. Okay. Du hast gerade von Karten geredet. Klassischerweise hat man ja da sein großes Jeppesen-Ding irgendwo rumstehen mit viel Papier. Inzwischen ist es ja auch alles digital. Nennt sich, glaube ich, Electronic Flight Bag. Ja. Und das ist ja nochmal ein separater Bildschirm hinterm Knüppel beim 380. Ja, ja. Was ich da noch nicht so ganz verstanden habe, ist, gibt es eine technische Integration zwischen dem EFB und dem restlichen Flight Management System oder ist das wirklich ein separater, ist das nur ein digitales Handbuch? Das ist hat miteinander nichts zu tun. Okay. Dieses EFB, wo meine Karten drauf sind, da habe ich eben meine Karten, meine ganzen technischen Vorschriften, meine Vorschriften im Allgemeinen, eben alles, was zur Library bei uns dazugehört. Und da ist alles das drin, was ich eventuell an Informationen brauche für den Flieger oder über Lufträume oder die Karten eben. Ja. Das Einzige, was tatsächlich stattfindet, ist auf meiner Karte, die ich da elektronisch angezeigt komme, da läuft der Flieger mit als kleiner runder Kreis. Okay. Sodass ich auch immer eine Information habe, wo ich mich gerade befinde auf der Karte. Okay, aber ich kann da zum Beispiel jetzt nicht einen Punkt anwählen, anklicken und sagen, nein. Airbus fliegt dahin. Nein, das kann ich nicht machen. Das geht nur übers FMS. Mhm. Und das geht dann zu steuern über die KCCU, über diesen Keyboard Cursor Unit. Und das EFB wird ja gesteuert mit dieser Ausklapptastatur und dem Trackball, den man vor sich hat. Genau, da habe ich dann praktisch diese gleiche eine Computertastatur praktisch, die ich dann auf dem Tischchen habe, was ich vor mir habe. Ja. Da kann ich dann einmal eben mein EFB mitsteuern, Karten hervorrufen, Tools aufrufen, die Performance-Berechnungen machen, die Library aufrufen. Und dann kann ich da natürlich noch auf das System umschalten, wo ich dann kommunizieren kann mit der Außenwelt. Mhm. Da kann ich dann Wetter abrufen, da kann ich Messages schreiben, ja, an die Company, ja, oder an die Station, an die Technik, da kann ich dann nach außen kommunizieren. Ja, ja. Das geht dann auch über die Schreibtastatur vom Computer. Okay. Ein Thema, was mir noch eingefallen ist, wo ich kürzlich mal im Airline Pilot Guide Podcast was drüber gehört habe und ich habe es nicht verstanden, ist Groundspeed Mini. Ja, die Groundspeed Mini-Funktion, das ist generiert vom Flight Guidance Computer. Es geht praktisch darum, dass man dem Flieger beim Anflug einen gewissen Energielevel erhält. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene starke Winde habe, wenn der Gegenwindeffekt ziemlich groß ist, je größer der Gegenwindeffekt ist, desto größer ist natürlich die Chance, dass, wenn eine Windschier kommt und dieser Wind wegfällt, dass ich dann im Energielevel unter das notwendige Maß falle. Also Energielevel in dem Fall wäre zu wenig Fahrt. Zu wenig Fahrt, unter ein bestimmtes Maß falle, was mir dann gegebenenfalls einen Stall einbringt, ja, im Ernstfall. Ja. Und diese Groundspeed Mini, diese Schutzfunktion, die gibt in dem Moment, je größer der Wind ist, gibt die dementsprechend einen Aufschlag auf die Approach Speed, so dass ich da einen größeren Margin habe, um agieren zu können. Das heißt, wenn jetzt der Wind plötzlich wegfallen würde oder kurz aussetzen würde oder es gäbe eine Böe in die andere Richtung, dann hätte ich trotzdem, weil ich ja eine höhere Speed fliege im Anflug, im Approach, hätte ich trotzdem noch genügend Energie, weil ich ja sowieso schneller bin, als ich eigentlich muss. Das heißt, man sagt dem Flieger, was für einen Wind man hat, und oder rennt er das selber aus aufgrund Differenz Ground Speed versus? Das hat er ja selber. Okay. Ich gebe ihm natürlich die Werte für die Landung selber, gebe ich ihm auch nochmal extra ein ins FMS. Ja. Aber der Flieger kontrolliert praktisch im Anflug permanent selber diesen Level. Und der Flight Guidance Computer, der rechnet das dann dementsprechend aus und gibt mir eine Speed vor, die eben über dem, dementsprechend viel über dem Bug liegt. Ja. Und dadurch gibt es mir einfach ein größeres Margin, okay, wenn dieser Wind aus irgendwelchen Gründen plötzlich böig würde, ja, oder ja, eben eine Windschier auftritt und der Wind wegfällt. Ja. Und das kann ja im Extremfall, klar, wenn ich meinetwegen 40 Knoten Gegenwind habe oder 30 Knoten Gegenwind und da sind plötzlich 20 Knoten aufgrund einer Böe mal eben weg, ja, ja, das ist eine Menge Holz. Wenn ich das am Bug fliegen würde, ist bei so einem Gewicht dann vielleicht schon kritisch. Ja. Und das ist halt im Anflug dadurch gewährleistet, dass dieser Energielevel durch die Groundspeed Mini immer auf einem entsprechenden Wert angepasst an den Gegenwind. Okay. Gehalten wird. Bei Rückenwind ist es kein Problem, weil erstens macht man sowieso selten und zweitens würde ja da der Wind im Zweifelsfall verstärkt und dann hätte ich mehr Energie. In der Regel würde man es nicht machen. Ja. Man macht ja Rückenwindlandungen maximal bis 10 Knoten sind erlaubt. Ja. Und die Flugplätze stellen ja schon bei 2 bis 3 Knoten Rückenwind automatisch um in der Regel. Ja. Das ist halt nur auf Plätzen, wo man nur in eine Richtung landen kann, weil irgendwie ein Berg im Weg ist oder irgend sowas. Das kommt mit dem 380 praktisch nicht vor. Ja, ja, ja. Ja. Und ich glaube auch mit größeren Verkehrsflugzeugen ist das in der Regel nicht der Fall. Gibt es noch andere Dinge, die dir, als du umgestiegen bist, positiv aufgefallen sind, so von wegen Automation, irgendwelche netten Features, die das Leben einfacher machen, außer der Fußsohlenheizung? Naja, das waren, was dieses Onboard Navigation, Airport Navigation System anbetrifft, das haben wir ja schon besprochen. Ja. Dann dieser KCCU, was eben eine ganz angenehme Sache ist, um damit zu arbeiten. Das sind so die Hauptdinge, die man da vorne im Cockpit als angenehm empfindet. Natürlich das große Cockpit, klar. Und dadurch die gute Isolation zu den Seiten hin auch. Man hat also nie das Gefühl, dass man mit Strahlungskälte in Berührung kommt. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Ansonsten fällt mir jetzt so auf Anhieb eigentlich gar nichts ein. Okay. Wie ist denn das bei Notfällen? Also wenn zum Beispiel ein Triebwerk ausfällt, dann fällt es ja logischerweise auf eine der beiden Seiten aus. Sprich, ich muss mit dem Ruder in die andere Richtung kompensieren, damit ich weiter gerade ausfliege. Macht der Flieger sowas automatisch? Wenn der Autopilot eingeschaltet ist, auf jeden Fall. Mhm. dann macht er das automatisch. Ansonsten muss ich natürlich schon reagieren. Okay. Also beim Handfliegen macht er, also auch wenn du von Hand fliegst, macht er in so einem Notfall nicht eine automatische Kompensation. Eine automatische Kompensation macht er nicht. Mhm. Okay. Ich muss dann natürlich schon drauf reagieren. Okay. Ich hab geglaubt, gehört zu haben, dass die 777 das macht beim Startlauf, dass wenn da ein Triebwerk ausfällt, dass er dann automatisch das Ruder reinhaut und auf der Richtung hält. Aber ich kann sein, dass ich mich getäuscht habe. Da bin ich jetzt, ehrlich gesagt, überfragt. Ja, ja gut. Weil 777 habe ich kein Rating noch nicht gemacht. Ja, klar, ja. Okay. Du hattest vorhin gesagt, dass der Flieger relativ viel Leistung hat. Das heißt, wenn eins der vier Triebwerke ausfällt, ist das erstmal kein unglaublich dramatisches Problem. Es ist insofern kein dramatisches Problem, als dass der Flieger vom Gewicht und von der Power, die ihm dann trotzdem noch zur Verfügung steht, keine Probleme hat, jetzt weiter zu fliegen. Mhm. Auch beim Starten ist es kein Problem. Also okay. Die drei Triebwerke, die geben extrem viel Schub. Mhm. Okay. Man wird natürlich dann trotzdem gegebenenfalls zum Alternate fliegen. Aber ja, das ist klar. Man würde jetzt in dem Fall beim Start, wenn da ein Triebwerk ausfällt, dann kommt es halt auch noch drauf an, wo man ist. Ja. Grundsätzlich ist es ja so, dass man wieder landet. Hat natürlich, wenn man jetzt wegfliegt, in Frankfurt zum Beispiel, ist es natürlich auch sinnvoll, gleich wieder hier zu landen, weil die ganze Technik und alles ist ja dann in Frankfurt. Ja, klar. Ja. Und dann wäre es ja Blödsinn, irgendwo anders hinzufliegen. Ja. Vor allen Dingen, weil man ja den Destination dann wahrscheinlich sowieso nicht erreichen würde. Wenn man jetzt irgendwo im Ausland ist, dann ist es halt auch eine Abwägungssache, ob man nicht wenigstens ein Stückchen weiterfliegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel in Los Angeles bin, dass ich dann vielleicht erstmal Richtung New York fliege, weil ich da schon mal näher dran bin. Mhm. Hängt natürlich von Unterwegswetter ab und auch von dem technischen Fehler, der da eingetreten ist. Wenn das Triebwerk jetzt einfach nur stehen bleibt und windmühlenderweise weiterläuft und ich das mit der Technik abgesprochen habe. Das ist halt auch eine Frage, wie lang kann das Triebwerk so im Windmilling-Effekt laufen? Ist da die Schmierung gewährleistet? Ach so, kann das 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden? Mhm. Das würde ich dann mit der Technik erstmal besprechen, ob das machbar ist. Gegebenenfalls kann man natürlich, wenn man ein bisschen extra getankt hat und Sprit dabei hat, kann man ja auch erwägen, in Richtung Heimat zu fliegen. Ja. Weil es ist ja kein Problem mit 3 Triebwerken, über den Atlantik zu kommen. Ja, nur, dass halt, wenn dann noch eins ausfällt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist ja auch nicht geringer als sonst. Die wäre ja auch nicht geringer oder höher, wenn ich nur mit 2 Triebwerken überhaupt fliege. Das stimmt, ja. Ne? Die sind ja auf die gleichen Levels zertifiziert. Das darf man nicht vergessen. Ich meine, wenn ich mit dem 2-Mod über den Atlantik fliege, wenn dann eins ausfällt, habe ich sogar nur noch eins. Ja. Wenn ich... Das ist im Prinzip kann man ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass wenn 2 Triebwerke funktionieren, dass dann eins ausfällt. Macht man ja auch nicht. Und wenn 1 von 4 ausgefallen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass nochmal 1 ausfällt, ist ja eigentlich noch geringer. Man würde da natürlich Wetter abwägen, die Spritsituation abwägen. Ja. Man würde wahrscheinlich dann auch so wie bei einem Reclearance-Plan gegebenenfalls ein Destination erstmal vorverlegen. Ja. Meinetwegen, wenn ich dann über den Atlantik reinkomme, über England reinkomme, dass ich dann Amsterdam oder sowas erstmal nehme. Aber ich komme auf jeden Fall näher an die Homebase ran und das ist eventuell sinnvoll. Ja. Unter Abwägung aller Umstände und wenn alles positiv läuft, kann man sagen, okay, wenn das kein dringender Grund ist, um gleich wieder zu landen, kann ich auch mit einem kaputten Triebwerk, wenn ich 4 davon habe, erstmal in Richtung Heimat fliegen. Mhm. Fliegt der Dinger noch, wenn 2 ausfallen? Ja, ohne Probleme. Okay. Also das ist erstaunlich, dass das Flugzeug von der Leistung wirklich Sachen macht, die bei anderen Fliegern so nicht machbar sind. Mhm. Also wir haben ja dieses Verfahren, dass wir im Simulator, wenn wir Notfalltraining haben, dass wir mit einem ausgefallenen Triebwerk anfliegen, dann einen Go-Around machen müssen und beim Go-Around oder kurz nach dem Go-Around fällt dann auch noch das 2. Triebwerk aus. Ja. Das heißt, dann machen wir einen Go-Around mit 2 Triebwerken. Gegebenenfalls kriegen wir dann nicht mal mehr das Fahrwerk rein. Und weil der Airbus 380, man kann praktisch nicht das ganze Fuel, was man überschüssig hat dann, dumpen. Mhm. Man müsste dann tatsächlich noch mit Overweight landen. Das heißt, wir haben dann auch noch ein Overweight von gut 40 Tonnen. Und trotzdem fliegt er seinen Go-Around. Okay. Also er hat zwar keine Steigleistung mehr von 2000 Fuß oder sonst was, aber er steigt und er fliegt. Und das ist schon erstaunlich. Und das gibt dem Flugzeug natürlich eine extreme Sicherheit, finde ich. Und uns, die wir da drin sitzen, gibt es natürlich auch eine Sicherheit, weil wir wissen, dass der Flieger halt leistungsfähig ist und trotz des hohen Gewichts tolle Sachen macht. Mhm. Gibt es sonst irgendwelche speziellen Notverfahren, die irgendwie grundlegend anders sind als bei anderen Fliegern? Also was weiß ich, gibt es vielleicht weniger Alternates, weil er einen größeren Flugplatz, also größere Bahn, größere Rollwege braucht? Gibt es da irgendwas? Ja gut, grundsätzlich sind natürlich alle Notverfahren gleich. Natürlich kann ich jetzt mit dem 380 nicht unbedingt auf jedem Alternate runter, wo ich mit dem anderen auch runter könnte. Ein 340 hat eine andere Gewichtsklasse. Ja. Und ich muss mir natürlich schon überlegen, wenn ich mit dem 380 irgendwo lande, komme ich da wieder raus? Ja, genau. Kann ich da irgendwo umdrehen? Ich meine, im Ernstfall, wenn es brennt oder so, gibt es gar keine Frage. Dann muss ich mich auch nicht fragen, komme ich da wieder raus? Dann gilt es darum, zu landen, die Leute zu evakuieren und die Leben zu retten. Und dann, wenn dann der Flieger da steht, dann steht er eben da. Da muss man gucken, wie man es macht. Ja. Aber die Entscheidung macht man sich ja auch nicht leicht. Das ist ja ein Prozess, der, ja, das ist in dem Fall, das kann man eigentlich nicht beschreiben, das ist halt momentabhängig. Das sind so, da kommen ja dann zu den ganzen rationalen Entscheidungen, kommen natürlich auch noch intuitive Entscheidungsmomente. Und dann ist auch tatsächlich die Frage, was ist da hinten los mit Passagieren und so weiter. Das sind Entscheidungen, das kann man hypothetisch im Prinzip, kann man das gar nicht vorneweg sagen. Und dann muss man halt gucken, kann ich da landen oder nicht, und gegebenenfalls checkt man das ab und fliegt dann eventuell noch ein bisschen weiter, um dann irgendwo zwischen zu landen, wo es sinnvoll, Sinn macht. Ja, ihr würdet aber dann wirklich im größten Notfall auch auf einer Airbase oder so runtergehen. Ja, das wäre ja kein Problem. Eine Airbase wäre ja sogar, in der Regel ist ja so eine Airbase, Militär ist ja nicht schlecht. Ne? Nö, jede Menge Platz vor allem. Die haben Platz, die haben meistens auch die entsprechenden Einrichtungen, die können was machen und sie können einen sogar, das ist ja an der Airbase auch ganz vorteilhaft, sie können einen sogar im Falle von irgendwelchen Ausfällen von Instrumenten, die können einen sogar runtersprechen. Okay. Wie ist das beim Rollen? Da gab es ja, als der Airbus, als der A380 eingeführt wurde, viel Diskussion um Rollen und Übersichtlichkeit und Größe von Flughäfen und Breite von Rollwegen. Ist das in der Praxis ein Problem? Naja gut, es kann zum Problem werden, wie man damals bei der Air France gesehen hat, die dann mal eben so im Vorbeifahren mit der Wing einen kleinen Flieger mitgenommen hat. Also grundsätzlich ist es so, da wo der gelbe Strich ist und da wo die Rollwege erlaubt sind, das habe ich auf meiner Karte ja dementsprechend angezeigt. Also die sind speziell auch für 380 freigegeben? Da gibt's spezielle Rollkarten für Only 380. Mhm. Und da schaue ich natürlich vorher mal, wo darf ich denn überhaupt? Ja. Wo darf ich nicht rollen? Wo wird's brenzlig? Wo sind so eingeschränkte Rollwege, wo es dann schon noch geht, wo man aber dann eventuell keinen Gegenverkehr von der gleichen Größe haben darf? Oder wo man ziemlich nah an Gebäude rankommt, dass man also auch wirklich genau auf dem Strich bleibt und dass man eben einfach auch seine Geschwindigkeit ein bisschen einschränkt, weil man eben einfach vorsichtiger sein muss. Ja. Solche Sachen gibt's, das studiert man eben vorher. Deswegen ist die Papierkarte, beziehungsweise wir haben es ja jetzt auf dem Electronic Flight Bag, wichtig, dass man sich das vorher anguckt. Und dann ist man halt hinterher auf dem Onboard Airport Navigation System und kann das nachvollziehen. Mhm. Ihr habt ja auch diese Kamera da im Schwanz, ne? Die Kamera im Schwanz hilft nur bedingt. Ich meine, sie hilft da, wo es darum geht, wo rollen die Räder lang. Mhm. Da habe ich ja eine Anzeige für. Wo sie nicht hilft, ist bei den Flügelspitzen. Mhm. Ja. Und das ist ja nun eine Sache, die eben auch damals der Air France zum Verhängnis wurde. Im Notfall muss man halt einfach, wenn man irgendwo langrollt und ein Flugzeug ein anderes Flugzeug den Anschein hat, dass es nicht weit genug hinter eine Linie gerollt ist oder dass der Platz eventuell nicht reichen könnte. Man kriegt ja mit der Zeit auch so ein bisschen ein Gefühl für das Flugzeug. Dann muss man halt einfach anhalten und gegebenenfalls sogar ein Follow-Me kommen lassen. Ja, sagen, guck mal da draußen, reicht das? Also das ist jetzt hier natürlich eher angesagt als bei einem kleineren Flieger. Klar. Bevor wir zum Thema Langstreckenfliegerei an sich kommen, wollte ich noch mal ganz kurz auf die Automation zurück. Ein Problem bei Automation ist ja immer, dass man möglicherweise irgendwann den Flieger nicht mehr durchschaut. Also es ist ja schön, wenn Dinge automatisch passieren, aber ich muss ja verstehen, was passiert, sonst kann ich ja bei einem Fehler nicht reagieren. Oder ich verliere einfach Vertrauen in etwas, was ich nicht verstehe. Siehst du das? Ist der A380 langsam in, tut ja so viel automatisch, dass man Schwierigkeiten hat, alles immer nachzuvollziehen? Fühlst du dich da möglicherweise manchmal so, was macht er denn jetzt? Oder ist das noch durchschaubar genug? Ja, das ist halt so eine große, das ist so eine Sache. Also diese Frage, ja, was macht er denn jetzt schon wieder? Die kennt man natürlich. Mhm. Einmal hat man das selber schon gesagt und zum anderen hört man es auch bei anderen immer wieder. In der Regel ist es aber so, dass das einfach durch, doch schon durch eine Falscheingabe passiert. Also er macht eigentlich nichts, was er nicht machen soll. Und wenn ich dann irgendwo unachtsam war und irgendwas eingebe, was vielleicht in dem Moment, wo ich nicht so richtig drüber nachgedacht habe oder was ich eben falsch gemacht habe in dem Moment, dann macht er halt was er nicht soll. Ja. Kann man aber ja sofort drauf reagieren. Man ist ja dabei und man guckt die Sache an und in der Regel macht man da selber was falsch. Ob man das ganze System durchblickt, ist natürlich fraglich, weil diese ganzen Zusammenhänge, wie die ganzen elektrischen Systeme und Navigationssysteme und wie überhaupt alles zusammenhängt, das ist schwierig. Deswegen ist es ja auch nicht so einfach, ein Reset zu machen. Ein Reset von einer Sicherung oder sowas, ne? Oder ein System zu resetten. Da muss ich vorher ins Buch gehen. Das muss ich mir genau angucken, ob das erlaubt ist oder nicht erlaubt ist. Es gibt Systeme, die darf man auch in der Luft resetten. Das ist aber sehr restriktiv gehandhabt. Hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass viele Systeme so miteinander vernetzt sind, dass das dann auch irgendwann gefährlich werden kann. Ja. Deswegen macht man hat den Durchblick nicht mehr ganz. Man kann ihn gar nicht haben, wie die Vernetzung der Systeme sind und wie die aufeinander wirken. Ja. Und wenn zwei oder drei Systeme ausfallen, dann ist es ja schon manchmal nicht mehr nachvollziehbar, was da noch als Folge davon kommt. Gut, man muss da einfach streng nach dem Buch gehen, wo es geht, und ansonsten muss man halt die Automation einfach rausnehmen. Wir sind ja immer noch Piloten und haben das Ding in der Hand. Ja. Aber man kann schon sagen, dass ein Hauptanteil beim Type Rating, also beim Umschulen auf den Flieger, schon auch das Verständnis, nicht nur unbedingt jetzt der Systeme, also wie funktioniert das Electrical System oder Hydraulic System, sondern was passiert, wenn ich den folgenden Flight Director Mode einschalte, was tut er dann, was tut er nicht? Ja, klar. Das zu verstehen, dass das ein wesentlicher Bestandteil der ganzen Umschulung ist. Es gibt ja eben bei diesen ganzen Möglichkeiten des Sinkens, des Steigens, des Fliegens immer verschiedene Möglichkeiten am System damit zu arbeiten. Ja. Ich kann auf verschiedene Art und Weise den Steigflug einleiten. Ich kann ihn aber auch den Sinkflug einleiten. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Das war früher nicht so. Da hat man halt einen Autopiloten gehabt, wo man Heading und Höhe hatte. Und dann hat man, wenn man den Heading verdreht hat, dann ist er dahin geflogen. Und hat man die Höhe verdreht, dann ist er dahin geflogen. Heute kann ich in verschiedener Art und Weise auf ein System einwirken. Das lerne ich natürlich, das ist klar. Ja. Man hat da allerdings dann auch so seine Lieblingsmodes, die man nennt. Und wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, und das muss man sich einfach zum Prinzip machen, wenn er irgendwas macht, was er nicht machen soll, ich briefe ja vorher immer noch meinen Flugweg, ich weiß, wo es lang geht, ich habe den Überblick darüber, und wenn er dann was macht, was er nicht soll, dann frage ich natürlich erstmal nicht, was macht er denn jetzt schon wieder, sondern dann nehme ich den Autopiloten oder die Automatisierung raus und macht es von Hand, und dann kümmere ich mich hinterher darum, was da eventuell schiefgelaufen ist. Das heißt, du rechnest sozusagen auch bei irgendwelchen automatischen Anflügen, was weiß ich, wenn der Autopilot automatisch irgendeinen Gleitpfad runterfliegt, da wirst du vielleicht trotzdem noch am Automarker oder am Mittelmarker manuell auf den Höhenmesser gucken und das alles trotzdem noch im Kopf und daumenregelmäßig nachvollziehen. Genau, man kontrolliert es immer nach. Man hat immer so seine Gates, wo man dann guckt. 4000 Fuß fängt zum Beispiel so ein Anflug an in Frankfurt. Ne? Ja. 4000 Fuß fängt der Anflug an. In 300 ist ungefähr die Platzhöhe. Dann muss ich ungefähr so 12 Meilen. Bei den 3 Grad. Bei den 3 Grad, das passt. Ja. 3 Meilen, 1000 Fuß. Mhm. Also das hat man, das sind so Sachen, die man dann überprüft. Genauso macht man das beim Tanken. Ich meine, wenn ich einen Flugplan ausfülle, dann mache ich auch eben mal ganz kurz so eine Überschlagsrechnung. Komme ich mit dem Sprit überhaupt so weit? Kann ich da überhaupt 10 Stunden fliegen? Ja. Weil das sieht man ja auf Anhieb. Wenn ich wenn ich nur mal von den Extra-Fuel-Zahlen ausgehe und weiß, ich brauche 12 Tonnen die Stunde, wenn ich 10 Stunden unterwegs bin, dann brauche ich also mindestens mal 120 Tonnen. Ja, klar. Dann kann das nicht sein, wenn da 90 Tonnen steht, dann stimmt irgendwas nicht. Ja. Es sei denn, wir hätten jetzt extremsten Rückenwind und. Dann das müsste dann aber alles verifiziert werden. Aber zunächst mal habe ich einen Anhaltspunkt, wenn ich weiß, ich habe 10 Stunden, dann muss ich mindestens mal rein für die Flugzeit so viel dabei haben. Ja, ja. Und dann kommen noch die Extras dazu. Ja, ja. Das sind alles so Sachen, wo man eben die Überschläge auch im Kopf macht. Ja, okay. Das hat sich ja auch nie geändert. Das sollte man eigentlich immer machen. Wenn man sich da auf die Systeme verlässt, kann man eben, weil man die Systemkenntnisse jetzt nicht bis ins hundertprozentige Detail hat, dann kann man da einfach baden gehen. Siehe damals der 310er, der eben in Wien wo der Sprit ausgegangen ist, weil er mit einem Fahrwerksbein draußen geflogen ist. Ne? Ja. Mit Fahrwerksbein draußen brauchst du ja im Prinzip, berechnet man mal 100% mehr. 100% mehr? Mhm. Wow. Beide Fahrwerke draußen. Krass. Und dann musst du natürlich wissen, da kann ich maximal die Hälfte fliegen. Naja, das bei 100% mehr ist das dann wieder dann intuitiv. Kann man auch rauskriegen, wenn man dann in die Bücher geht, ne? Ja, oder klar. Wenn man in die Library geht bei uns im EFB, da steht sowas natürlich dann drin. Ja, ja, ja. Also es ist nie ein Fehler, alles, was die Automatik und was die Berechnung macht, nochmal so im Kopf zu überschlagen, so faustformelmäßig zu überschlagen, kann das überhaupt stimmen? Und wenn es nicht einigermaßen parallel läuft, dann müssen schon außergewöhnliche Umstände und Berechnungen dabei sein, die man dann auch überprüfen kann. Ja. Dass es dann mal anders ist. Ja. Gut, dann lass uns mal ein bisschen über die Langstreckenfliegerei reden. Ja. Du hattest vorhin schon den Begriff Clearance erwähnt. Also man kriegt ja als Airliner, was immer man tut, immer irgendeine Art von Freigabe, Startfreigabe, Landefreigabe. Ein Begriff, der wahrscheinlich vielen nicht so richtig klar ist, ist diese Clearance für den gesamten Flug. Also wie funktioniert dieser Freigabeprozess für die Route und wie muss ich das vorstellen? Naja gut, bei der Flugplanung wird die Route ausgearbeitet und das wird ja wie ein Flugplan dann auch im VFA oder im IFA-Bereich sonst, wird es bei ATC eingereicht. Und wenn ich dann nachher, das macht natürlich die Flugplanung bei uns, da habe ich selber ja keinen Einfluss drauf. Die schauen ja auch, wo sinnvollerweise der Flugweg langläuft, anhand der existierenden Winde, zum Beispiel nach Amerika rüber, über den Atlantik. Da versucht man natürlich immer Winde, auf dem Rückflug ist es von Amerika hierher, diese Westwinde, diese Jetstreams auszunutzen und möglichst mittendrin zu fliegen in der Achse, wenn es nicht zu sehr turbulent ist, dass man dann eben Zeit einspart und damit eben auch Sprit einspart. Und auf dem Hinweg versucht man natürlich, diesen Gegenwinden immer auszuweichen und dann möglichst drumherum zu fliegen, aber sinnvoll drumherum fliegen. Also keine Riesenumwege dabei zu machen, sondern eben sinnvolle Umwege zu machen, die nicht so viel mehr Zeit beanspruchen und dem Wind eben ausweichen. Und das macht alles die Flugplanung und dann wird dieser Flugplan eingereicht und wir kriegen dann halt die Clearance direkt von ATC. Das heißt, Clearance Delivery. So genau, heißt separate diese, Frequenz nochmal. Diese separate Frequenz, ja. Die geben dann die Clearance. Entweder machen sie das auf Anfrage, dass sie das über Voice machen. An vielen Airports ist das mittlerweile über ARCAS, eine Pre-Departure Clearance, die automatisch kommt, wenn man sie abruft. Manchmal kommt sie auch von alleine. Mhm. Und dann hat man die Clearance da. Die wird dann überprüft, ob die so komplett ist, ob die stimmt. Und dann werden die entsprechenden Karten rausgesucht und die Verfahren für diese Abflüge dann gebrieft. Das heißt, in aller Regel ist die Clearance, die du von Clearance Delivery bekommst, so wie du es im Flugplan beantragt hast? In der Regel ist es so, ja. Das gilt auch für die Flüge über Nordatlantik, dass ich in der Regel, da muss ich ja dann nochmal extra die Clearance holen, kurz vorm Einflug in die nordatlantische Zone. Okay, da können wir nachher vielleicht nochmal separat drüber reden. Ja. Da muss ich dann nochmal extra eine Clearance holen, aber in der Regel die Clearance, die ich, so wie ich den Flugplan beantragt habe, so kriege ich dann auch die Clearance und so kann ich es dann auch abfliegen. Okay. Du hast gerade gesagt ACARS, das heißt, ACARS ist ja dieses, Text-Messaging-System. Kann man das so sagen? Also auf Englisch heißt es ja Aircraft Communication Addressing and Reporting System. Mhm. Also da kann ich halt dann mit verschiedenen Institutionen kann ich da sprechen. Ich schreibe denen was, also ich mache es nicht per Voice, sondern es geht eben per Schriftbild. Ich schreibe denen eine Message und krieg dann irgendwie eine Antwort zurück. Da kann ich Wetter holen, da kann ich mit der Company reden, da kann ich Clearances holen und so weiter. Mhm. Und das heißt, es gibt Dinge im Flugfunk, in Anführungszeichen, die verbindlich sind, also gerade solche Clearances, die aber nicht mündlich gemacht werden, sondern über dieses schriftliche System. Und das sind dann vor allem die Dinge, die eher langfristiger Natur sind und eben nicht jetzt 30 Also es Grad gibt rechts. Die Möglichkeit, diese Clearance schriftlich zu kriegen. Ja. Dann kommt sie über ACARS und dann muss ich die halt bestätigen. Ja. Beziehungsweise, wenn ich dann bei Clearance Delivery reinrufe, dass ich jetzt fertig bin, dann bestätige ich halt, dass ich die Clearance gekriegt habe. Ja. Manchmal muss ich sie zurücklesen. Manchmal ist sie, wenn sie schriftlich eingelaufen ist und bestätigt ist, auch okay. Ja. Oder, was eben auch bisher sowieso immer der Fall war, was auch immer noch mal wieder der Fall ist, dass ich einfach dann bei Clearance Delivery reinrufe und dann kriege ich die Clearance per Voice. Okay. Ja, dann schreibe ich sie mir auf und das, was, dann muss ich sie zurücklesen und dann kann ich es vergleichen mit dem, was ursprünglich war. Okay. Aber auch nochmal, nur um das klar zu machen, wenn du die schriftlich bekommst, ist das eine reine, wenn man so will, Prosa-Text-Nachricht, da wird keine Datenübertragung automatisiert, sodass da dann automatisch dein FMS die Daten kennt. Nein, das passiert vorher. Aber nicht über Funk, sondern das über... Das hat nichts mit der Eingabe im FMS zu tun. Okay. Das ist einzig und allein die Bestätigung von ATC, dass das jetzt eine rechtsverbindliche Route ist, die ich fliegen kann. Okay. Und die Bedatung des FMS im Rahmen der Flugplanung, wenn da jetzt ein Flugplan gemacht wird mit irgendeinem Planungssystem bei den Ops-Leuten oder wer auch immer das macht, die Datenübertragung, ist die automatisiert? Die ist beim 380 automatisiert. Okay, das heißt, ihr müsst es nicht abtippen. Wir kriegen den Flugplan rein und dann können wir den direkt ins FMS eingeben und dann steht er da. Und dann kann er noch dementsprechend verändert werden, was Abflugroute, Anflugroute anbetrifft und natürlich überprüft, ob das mit dem schriftlichen ATC, Flightplan, ob das da übereinstimmt. Okay, also ihr müsst quasi nicht alle Wegpunkte von Hand eintippen. Nee, die sind da drin. Okay, cool. Es gibt ja auch so vorgefertigte Routen, so Standardrouten. Ja. Zum Beispiel Frankfurt, Hongkong 1, Frankfurt, Hongkong 11. Ne? Mhm. Und die sind praktisch, die haben immer den gleichen Flugweg. Mhm. Die kann ich dann auch übers EFB kann ich mir die dann raussuchen und die kann ich auch da im FMS eintippen. Mhm. Das sind so Sachen, die standardisiert sind und wenn da keine Abweichungen sind, wenn die so dann von ATC bestätigt werden, dann überprüfe ich das und gucke, ob das alles so da drin steht, wie es von ATC gewollt ist oder genehmigt ist und dann ist die Sache erledigt. Okay. Aber ich komme nicht ums Überprüfen drumherum. Ja, klar. Ne? Weil das kann immer wieder irgendwelche Abweichungen haben, auch in der Streckenführung mittendrin, dass da mal irgendwo eine Abweichung ist. Mhm. Nochmal zu den Systemen. ACARS haben wir gerade gesagt, es gibt auch noch dieses CPDLC. Das habe ich auch nicht verstanden, der Unterschied zwischen CPDLC und ACARS. Ja, das ist, dieses CPDLC ist Controller Pilot Data Link Communication. Mhm. Das haben nicht alle ATC-Einrichtungen, wo es stark genutzt wird, wo es praktisch Vorschrift ist, ist, wenn du es hast, ist über dem Atlantik. Das macht den Flug natürlich total ruhig. Über den CPDLC hole ich mir schon mal die Clearance über den Atlantik. Ich kriege zwar von vornherein, habe ich ja einen Flugplan gefeilt, ja. Und den kriege ich in der Regel auch. Die Atlantik-Clearance selber über fürs Atlantic Crossing, die muss ich allerdings nochmal verifizieren, extra verifizieren. Okay. Das sind im Prinzip, wenn ich hier losfliege in Frankfurt, sind das offene Daten, die ich schon mal so eingebe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie so kriege, die ist, wie ich geplant habe, ja. Die ist relativ groß. Nur, das kann kurzfristig abweichen. Mhm. Und dann muss ich diesen Teil, den ich dann requeste bei über CPTLC, bei der entsprechenden ATC, den muss ich dann gegebenenfalls, wenn der jetzt anders kommt als bei mir im Flugplan, ja. Dann muss ich ihn neu eintippen, okay. Und auch verifizieren. Was ist der Unterschied zwischen den ACARS-Daten oder Textnachrichten, mit denen du zum Beispiel die Clearance bekommst, bei Clearance Delivery, versus denen, versus CPDLC? Das ACARS ist ja Schriftverkehr wie eine Clearance oder eine Message an die Company oder ein Wetter, was ich mir hole. Okay. Während dem CPDLC ist ja eine direkte Communication, als wenn ich eine Voice Communication hätte, bloß über ein Schriftbild. Okay, also das eine ist. Das heißt, das ist, ich logge mich da ein in die ATC Unit und dann kann ich mit denen einmal geht der Flieger her und reportet permanent seine Positionen. Ah ja, ja? Okay. Da ist das ADS mit verbunden. Mhm. Und zum anderen kann ich permanent mit dem Controller über Schriftbild kommunizieren. Da gibt's vorgefertigte Schriftbilder auf dem Bildschirm. Ja. Also wenn ich zum Beispiel dann auf dem Atlantik fliege, dann habe ich ja eine vorgegebene Höhe, eine vorgegebene Geschwindigkeit und vorgegebene Wegpunkte. Ja. Und jetzt will ich zum Beispiel mittendrin, weil mir der Flieger sagt, das Optimum-Level liegt jetzt 2000 Fuß höher, jetzt möchte ich die Höhe wechseln. Dann hätte ich das früher über HF-Communication machen müssen. Langwelle. Ja, über Langwelle. Und genauso wie ich damals die ganzen Positionsangaben über Langwelle gemacht habe. Mhm. Und da musst du jemanden rufen, dann hörst du ihn schlecht, dann ist die Verständigung schlecht, dann quatscht jemand anders dazwischen. Das ist unheimlich aufreibend kann es werden, so eine HF-Communication. Manchmal kommt es auch vor, dass du dann mit deinen Frequenzen nicht durchkommst und dann ist da so viel los auf der Frequenz, dass du warten musst. Ja. Und das geht mit CPDLC natürlich ganz locker und vor allen Dingen geräuschlos. Ja, okay. Da muss ich nicht mehr reden, gar nichts, das läuft alles so hin und her. Und wenn ich dann einen Request habe, da gibt's dann so vorgefertigte, wie gesagt, Schriftbilder, da steht dann Climb. Ja. Und dann drücke ich nur auf diesen Climb-Button, dann zeigt er mir im Schriftbild Request Climb to und dann gebe ich da das Flight Level ein und dann tue ich es auf die Mailbox. Mhm. Das kann ich da mit dem Cursor, kann ich das rüberdrücken. Ja. Und dann schicke ich das weg. Und dann kommt zurück Standby. Ja. Und dann kommt irgendwann Nein, geht nicht oder Ja, Climb to. Innerhalb der und der Zeit oder innerhalb der und der Strecke. Ja. Und das kommt auch schriftlich. Das bestätige ich mit Wilco und drück's wieder weg, damit dann wieder eine neue Message geschrieben werden kann, beziehungsweise eine neue Message erscheinen kann. Das heißt, das CPDLC ist im Prinzip ein textueller Ersatz für Voice Communication, insbesondere da, wo die Voice Communication, weil HF und große Entfernungen anstrengend wäre. Und das ist dann eine ruhige Sache und das ist eine effektive Sache und das ist die gleiche Sache, als wenn du jetzt mit jemandem mit der Sprache kommunizierst. Mit dem Controller insbesondere. Mit dem Controller. Ja. Mit dem Controller. Es geht nur um den Controller. Ja. Und bei ACARS geht es eben auch um andere. Da kannst du auch andere Stellen ansprechen. Jetzt, okay. Und da geht es auch nicht darum, dass du jetzt so eine Two-Way-Communication mit dem Controller hast, sondern das sind andere Institutionen. Und da geht es eben darum, dass man dir eine Nachricht schickt. Ja. Die musst du auch nicht bestätigen oder so. Okay. Das ist ja bei einer Clearance, wenn die Clearance käme jetzt auch über, wo wir vorhin waren, auch über dieses CPDLC. Ja, da bestätigst du ja auch gleich. Ja. Musst es aber dann, wenn du dann bei Clearance Delivery reinrufst, um dich startklar zu melden, in der Regel nochmal bestätigen, dass du die Clearance gekriegt hast. Okay. Mhm. Wäre aber mit dieser schriftlichen Bestätigung auch schon getan. Mhm. Weil das mit dem Controller, dieses CPDLC ist so eine Two-Way Communication mit dem Controller direkt. Ja. Was das ACAS nicht ist. Da kann man dir was schicken, ohne dass du es bestätigst. Okay. Und du schickst irgendwas, was man dir auch nicht unbedingt bestätigt. Also das eine ist mehr oder weniger so ein Informationslabermedium, ja, und ja, das andere ist ein verbindliches. So könnte man das ausdrücken, ja. Ja, okay, alles klar. Bei dieser HF Langwellen Voice Communication gibt es ja auch noch dieses Cell Call, das Selective Calling, also wie im Taxi ruft. Ja, und dann, ja, das macht man auf jeden Fall noch, trotz CPDLC und allem. Da kriegt man dann von der Flugwegkontrolle, kriegt man dann diese HF-Frequenzen. Du kriegst eine HF-Frequenz, dann eine alternative Frequenz, falls die nicht funktioniert. Und dann kriegst du auch gleich die HF und die alternative HF-Frequenz für die nächste, ja, ATC-Kontrollstelle, sodass du dann auf jeden Fall auch jemanden rufen könntest, wenn da was wäre. Und diese Frequenzen, die checkst du dann auch ab. Mhm. Und also man probiert sie tatsächlich aus. Ja. Du rufst da an und gibst ihm dann auch deinen Cellcall, sodass er dich dann zurückrufen kann. Und so die ID quasi. Genau, ja, und wird, ja, auch kontrolliert, ob, mhm, diese ID funktioniert. Mhm. Und wenn Cellcall okay ist, dann ist das Gespräch damit beendet. Okay. Dann, okay, weißt du, der Check hat funktioniert, der kann dich auf jeden Fall auch zurückrufen. Falls CPDLC nicht ginge. Was nicht funktioniert oder er, ja, direkt was von dir will. Manchmal kann es ja auch sein, dass er das mal eben so besprechen will. Ja. Dann kann er, dann ruft er dich per Cellcall. Mhm. Eine Sache, die wahrscheinlich vielen auch nicht so richtig klar ist, ist, dass es auf gerade dieser Nordatlantikstrecke und vielleicht auch noch auf anderen Strecken eigentlich keine permanente Radar-Coverage gibt, sondern dass da die Flugzeuge dafür verantwortlich sind, ihre Position zu melden, mhm, und dann, ich sag's mal blöd, irgendwo ein Controller rumsitzt, der die Positionen von den ganzen Flugzeugen plottet und guckt, dass sich da keiner in den Weg kommt. Ganz richtig. Deswegen habt ihr ja auf dem Atlantik auch diese Regel, dass du eine bestimmte Höhe, eine bestimmte Einflugszeit und eine bestimmte Geschwindigkeit fliegst. Mhm. Und das wird so geplant, dass man sich nicht trifft. Genau. Da sind ja immer 60 Meilen zwischen den einzelnen Tracks. Ja. Und in der Höhenstaffelung sind es, wie gesagt, diese 1000 Fuß. Und in der Distanzstaffelung sind es 10 Minuten. Mhm. Okay. Und das Flugzeug reportet dann seine Position, die es selber per GPS ermittelt, über ADS, in dem Fall C, glaube ich. Also ja, der, genau, Satelliten-ADS. Und wird es dann übermittelt, sofern dieses System funktioniert. Ja, klar. Wenn es denn mal ausfällt oder nicht funktioniert, dann musst du es per HF reporten. Von Hand, also mündlich? Praktisch mündlich, ja. Mhm. Das heißt, in der Regel weißt du das dann, wenn der Flieger dir eine Fehlermeldung gibt, dass zum Beispiel ATC Communication Failure, ja, hat, dass es ausgefallen ist. Oder wenn, was ich auch schon gehabt habe, dass der Controller es nicht kriegt, aus irgendeinem Grund, ja, weiß ich nicht. Und dann ruft er von, dann gibt er über Cellcall, ruft er dich, dann rufst du zurück und dann musst du halt reporten. Ja. Die letzte Position, die nächste Position. Ja. Und da sitzt dann wirklich jemand in irgend so einem, weiß nicht, wo sitzen diese North Atlantic Controller, Shenwick oder keine Ahnung? Ja, in Shenwick sitzt halt der Shenwick-Teil. Ja. Und dann ist ja so, also bei 30 West ist ja die Übergabe an Gander. Ja. Und die sitzen dann halt da in Kanada, in Gander. Und die plotten dann im Prinzip wirklich die ganzen Positionen, die sie entweder per ADS-C oder per Voice, die das malen da ihre Karten. Vermutlich. Nehme ich stark an, ja. Warst du auch noch nie, ich auch noch nicht. Nee, also, aber so wird es ja, die haben ja ihre Kärtchen und, ja, die geben das ja dann auch immer weiter. Ja. Und ja, und wenn man dann weiter nach Süden ausweicht, dann kommt ja Santa Maria, ne? Das heißt, da gibt es verschiedene Regions oder, ja, wie? Ja. Und da muss ich dann auch jeweils separat wieder anmelden, wenn man da von einer in die andere fliegt, oder? Du meldest dich dann da wieder an. Ich meine, du bist im Prinzip ja dann schon angemeldet, aber du musst dann in dem Moment, wo ich über 30 West gehe, dann hast du ja vorher schon die Frequenz bekommen von dem Shenwick. Ja. Controller, dass die nächste ATC Region Gander ist und er gibt dir auch schon gleich zwei Frequenzen dazu. Mhm. Und also eine aus Notfall, also Ersatzfrequenz, eine normale Primäre, und ja, also die ja, gängige, ja, ja, und dann die Ersatzfrequenz. Ja. Und dann fliegst du mit CPDLC darüber und dann kommt bei 30 West kommt dann, gibt er dir bei CPDLC, sagt er dir, dass Shenwick weg ist und das Gander das neue ATC-Center ist. Mhm. Da brauchst du dann gar nichts machen, das geht automatisch. Okay. Aber du hast ja die Frequenzen und du meldest dich die jetzt bei Gander mit den neuen Frequenzen und wieder einem Cell-Call-Check bei Gander. Okay. Ist das ganze Verfahren jetzt spezifisch für den Nordatlantik, weil es ein extrem dichter Luftraum ist? Oder gibt es ähnliche Verfahren, Ansätze, auch wenn du zum Beispiel, weiß ich nicht, wo du sonst so hinfliegst? Hongkong hast du vorhin erwähnt. Ja gut, die CPDLC, das gibt es jetzt natürlich schon in verschiedenen Gegenden. In Maastricht macht man das schon lange. Und es ist auch, wenn ich jetzt nach Hongkong fliege zum Beispiel, gerade weil du diesen Punkt ansprichst, da fliegt man ja über den Lima 888. Das ist eine Flugstrecke, die über das tibetanische Hochland geht und über ziemlich hohe Elevation. Und da hat man ja unter anderem das Problem, dass man gegebenenfalls, wenn man jetzt einen Sinkflug einleiten muss, aufgrund der Tatsache, dass die Sauerstoffversorgung ausfällt, dass man dann eben nicht so weit runterkommt oder nicht so schnell so weit runterkommt, dass man da wieder normal atmen kann. Ja, und da gibt es dann extra so Escape Routes, die man dann fliegt, um dann wieder tiefer fliegen zu können. Da muss man dann eventuell wieder ein Stückchen hoch beim nächsten Berg, der da kommt, und dann auf den Ausweichflughafen fliegen. Das ist also ein relativ komplizierte Routen, die es da gibt. Aber da ist zum Beispiel auch eine CPDLC-Coverage gegeben. Da muss man sich vorher bei den Chinesen anmelden über CPDLC, dass man da eben permanent, dass sie da permanent mitplotten können, wo du bist. Dann gibt es das in Afrika stellenweise, wo ja auch keine Radar-Coverage ist. Da ist es dann immer ganz angenehm, wenn du mit jemandem im CPDLC-Kontakt bist, weil dann ist wenigstens der Kontakt gewährleistet, weil oftmals in Afrika über HF ich 10 Minuten, 20 Minuten, manchmal eine halbe Stunde probiere und ich kriege keine Verbindung, auf verschiedensten Frequenzen nicht. Dann fliegst du im Prinzip ohne ATC-Kontakt. Klar weiß der, dass du da kommst von seinem Schriftbild, was er da hat, aber du hast eben keinen Radar-Coverage und du hast keinen Kontakt mit dem Controller. Und wenn dann kein CPDLC da ist, ist da auch kein Kontakt. Okay. Fühlt sich doch irgendwie auch blöd an, oder? Ja, man fühlt sich schon immer blöd an, wenn man keinen Kontakt hat. Deswegen versucht man dann ja auch permanent auf verschiedenen Frequenzen. Manchmal geht's eben nicht. Ja. Und wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und dann fliegst du da so lang und ganz plötzlich hörst du ihn. Das ist dann eigenartig, ne? Als wenn plötzlich die Verbindung gesteckt würde. Ja. Laut und klar, und 2 Minuten vorher hast du ihn noch gar nicht gehört. Ja. Ist halt so. Ja. Fliegen ja in Afrika auch immer Offset, also immer so 1 bis 3 Meilen rechts. Das auf ist Track, dieses SLOP-Zeug. Dass man eben nicht genau auf der Linie fliegt, weil es könnte ja einer, der dann auf der Linie entgegenkommt, der könnte dich ja genau treffen. Fliegen auf, ist es nicht so wie bei Halbkreisflugregeln, dass man quasi nie auf der gleichen Höhe in beide Richtungen fliegt? Das ist schon richtig. Man fliegt, aber das weißt du ja nicht, ob da nicht mal einer unkontrolliert durch die Gegend fliegt. Ja. Und wenn der jetzt bei der Technik, die wir mittlerweile haben, ist die Genauigkeit so groß, dass wenn du auf deinem Flugweg fliegst und einer 1000 Fuß unter dir entgegenkommt, dann passt es oft so hundertprozentig, dass es also auf 5 Zentimeter genau passt. Mhm. Also die Navigationssysteme sind so gut, dass sie so exakt auf der Linie sind. Dass sie so exakt auf der Linie sind, dass es sinnvoll ist, da wo die Kontrolle schlechter wird, dann einfach nach rechts auszuweichen und schon mal von vornherein 1 bis 3 Meilen rechts zu fliegen. Das kann das FMS dann auch automatisch? Ja, das kann man eingeben. Und dieses macht man das aus diesem Kollisionsvermeidungsgrund oder macht man das auch um die Wake Turbulence von deinem Vorgänger? Die Wake Turbulence kriegst du in der Regel nicht mit. Zu weit weg. Ja, und das merkt man in der Regel nicht. Okay. Also das hat schon was mit dieser Sicherheit, dieser zusätzlichen Sicherheit zu tun, die man sich dadurch gibt, indem man eben nicht genau auf dem Flugweg fliegt, weil gerade da, wo eben keine Radarkontrolle oder sowas ist, da kann ja mal sein, dass da jemand quer abfliegt oder direkt auf dem Strich fliegt, aber eben auf deiner Höhe in gleicher Richtung, dem geht man aus dem Weg damit. Aber generell ist es schon so, dass die Navigation auf den langen Strecken immer von zu definierten Wegpunkten passiert? Ja, klar. Was ist der Begriff Luftstraße? Naja, das ist praktisch diese Definition von Punkt zu Punkt. Das ist eben eine Luftstraße und die geht ja dann weiter. Also die ist ja immer von Punkt zu Punkt geführt, ne? Und da gibt's ja viele und die kreuzen sich auch an allen Ecken und Enden. Insofern ist natürlich ja, du weißt eben in so Gebieten, wo keine Radar-Coverage ist, da ist natürlich eine erhöhte Gefahr. Vor allem, wenn es einen dichten Verkehr gibt. Ja, ja, ja, ja. Klar. Gibt es sonst noch irgendwie jetzt, also zum Beispiel, als ich da kürzlich im Simulator war, sind wir in New York, ist das glaube ich, diesen Canarsie-Approach geflogen, wo man da im Prinzip irgendwelchen Straßen und Fußballstadien in relativ niedriger Höhe hinterherfliegt. Ja, das ist eine schöne Sache. Das macht natürlich dann besonders Spaß. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Swingover in Frankfurt, von dem wir vorher schon geredet haben. Das macht dann einfach mehr Laune, weil man da dann doch mehr gefordert ist. Da fliegt man nicht nur einem Leitstrahl hinterher, sondern da muss man dann eben tatsächlich, das ist wie Visual fliegen. Ne? Ja. Man muss zwar bestimmte Sachen einhalten, fliegt es aber in der Regel eigentlich Visual. Mhm. Ja, also da war halt so irgendwie, gibt es irgendwelche Leitlichter auf dem Boden und dann muss man vor dem Hotel rechts abbiegen und man ist da wirklich nicht mehr hoch. Nee, da also ist man relativ niedrig. Das war früher noch extremer in Hongkong zum Beispiel. Ja, klar. Auf dem, bist du da mal gelandet? Ja, da bin ich, als ich als Co. geflogen bin, noch auf dem Jumbo, bin ich da dreimal selber sogar gelandet. Und das war eine hochinteressante Sache. Das macht natürlich dann auch Laune. Ist natürlich hochspannend. Ne? Ja. Das ist was ganz Besonderes. Da gibt's ja diese Bilder, wo irgendwie so ein Hochhaus mit einem Balkon und so Wäscheständer und dahinter so ein Fahrwerk von so einem Flieger. Ja, da fehlt, man hat das Gefühl, wenn man da drin sitzt, das war ja dann in einer Rechtskurve. Mhm. Und da sitzt man als Co. ja dann auf der rechten Seite. Und wenn man dann eine Rechtskurve einleitet, dann hat man wirklich das Gefühl, jetzt kratzt dann die Wing gleich unten die Wäscheleinen ab. Ja. Also das war auch ein sehr spannender Anflug. Ja, ansonsten jetzt auf dem 380-Streckennetz jetzt haben wir natürlich nicht so viele Sachen. Da ist der Canarsie eigentlich das Interessanteste. Ja. Und New York ist ja immer für eine Überraschung gut. Da wechseln die ja oftmals im Anflug dreimal den Approach. Dann von der 1-3 Canarsie, dann geht's wieder auf die andere Bahn, auf die 04 und dann auch doch wieder Canarsie. Also da hat man immer was zu tun. Wann kriegt ihr denn überhaupt mit, auf welcher Bahn ihr landen sollt? Ich meine, ihr habt das ja ursprünglich schon gebrieft. Also in der Clearance ist ja, glaube ich, die Bahn, oder? Ist die schon dabei? Gut, die Approach, das Approach-Briefing, das kommt ja erst später. Im Flug. Das kommt ja im Flug. Okay. Man kann ja auch nur, das ist zwar grob geplant von der Flugplanung, dass man bis zu dem Punkt und dann wird's wahrscheinlich der und der Approach oder die und die Runway. Nun haben aber größere Flugplätze ja meistens mehrere Runways, die auch oftmals dann in Betrieb sind. Und das kann sich unterwegs ändern. Es kann natürlich auch mit dem Wetter sich ändern, dass der Wind dreht und dann plötzlich die andere Richtung in Betracht kommt und dann muss man halt sowieso ganz umstellen. Das kriegen wir dann über die ATIS. Mhm, ja. Wo der Hauptanflug liegt. Was also nur kurz, ATIS ist so eine Art Anrufbeantworter, der ständig läuft und erzählt, welche Bahn aktiv ist, wie der Wind ist, Ceiling. Das ist praktisch das aktuelle Wetter des Flugplatz, wo wir hinfliegen. Ja. Das wird, glaube ich, alle halbe Stunde wird es erneuert. Glaube ich auch, ja. Und da kommt dann immer das aktuelle Wetter und da kann man natürlich dann auch die aktuelle Bahn rauslesen. Dann kann man sich natürlich aus der Himmelsrichtung und über die Punkte, über die man da reinfliegt, kann man dann natürlich auch herausfinden, welche Bahn für dich in Frage kommt. Ja. Wenn es jetzt zwei parallele Bahnen gibt, dann ist es meistens auch so, dass wie in Frankfurt eine für den Anflug und eine für den Abflug genutzt wird. Insofern hat man dann im Prinzip schon relativ eindeutig die Bahn, wo man hinfliegt und kann dieses Verfahren eingeben und kann dieses Verfahren dann auch briefen. In San Francisco gibt es, glaube ich, den Fall, dass beide Bahnen parallel landen, wo man dann rechts rausguckt und dann nochmal einen anfliegt. Das gibt's ja. In der Regel ist ja in San Francisco aber auch, die machen oft ein Visual. Mhm. Also da fliegt man an und dann der gibt einem dann auch schon relativ früh die Bahn, die jetzt für einen vorgesehen ist. Und wenn man dann so im Gegenanflug so langsam dann eingedreht wird, dann gibt es am Ende oft ein Visual. Das heißt, haben Sie den da in Sicht, der parallel fliegt, und dann wird für Visual. Okay. Wenn ihr jetzt so eine Bahn genannt kriegt, Wie viel müsst ihr da dann briefen und programmieren? Also wie groß, also die eigentliche Frage ist, wie groß ist der Aufwand, wenn ihr kurzfristig eine Bahnänderung bekommt? Also so ein Swingover, denke ich, da wird gar nichts mehr gemacht. Es wird visuell einfach geflogen und gut. Nee, da ist es beim Swingover ist es relativ einfach. Das ist ja auch gewünscht und gewollt. Ja. Also es gibt Leute, die das dann gerne alles, gut, man kann es vorbereiten und kann es dann einfach durch einen Knopfdruck swappen. Ah ja, okay. Ja? Das ist dann auch möglich. In der Regel sollte man aber gar nicht mehr reingucken, sondern das dann wirklich visuell machen. Und man kriegt ja in Frankfurt dann auch für den Go-Around, sagt einem der Controller dann, wie man zu verfahren hat. Das ist dann auch meistens relativ einfach. Geradeaus 5000 oder geradeaus bei Erreichen von 5000 rechts rum nach Metro. Mhm. Sowas. Ja. Ja? Also eine ganz einfache Clearance, die dann mit der Clearance für den Visual gleichgegeben wird. Ja. Aber wenn ihr jetzt so eine, was weiß ich, 20 Minuten vor dem Anflug nochmal einen anderen Anflug bekommt, also nicht nur eine Parallelbahn, wo der restliche Anflug gleich bleibt, sondern wirklich einen anderen Anflug, andere Bahn, wie lang braucht ihr, bis ihr das dann alles eingetippt, umprogrammiert, umgebrieft habt? Das geht relativ schnell. Also so ein Anflug umtippen, dass der Flieger das schon mal fliegt, das geht innerhalb von 2 Minuten. Okay. Da gebe ich einfach, da gehe ich mit dem Cursor auf den Airport. Und dann poppt automatisch Anflug auf. Dann gebe ich das System ein, ILS zum Beispiel, über den und den Anflugpunkt, die und dies und jenes Funkfeuer. Und dann kann ich das bestätigen. Und wenn ich es bestätigt habe, dann ist das schon im Flugbahn drin. Okay. Dann fliegt er das schon mal. Okay. Und dann hole ich mir das gleiche in den Karten und dann briefe ich es eben. Okay. Parallel quasi. Mhm. Ne? Mhm. Ich habe ja vorher schon mal gecheckt, wie die Anflüge überhaupt sind aus der Richtung, wie weit ich runter kann, welchen Höhen da gegeben sind. Ja. Insofern habe ich das schon mal mit den Höhen und dem Ganzen abgecheckt. Da kann erstmal nichts passieren. Und das deckt ja mehrere Anflüge dann, so ein Sektor deckt ja mehrere Anflüge ab, so ein Höhensektor. Ja. Und dann kann ich, wenn ich das dann geändert habe und mir die Karten rausgeholt habe, dann kann ich das noch eben parallel dazu briefen. Okay. Okay, also man lässt den Flieger erstmal da fliegen und hat dann wieder ein bisschen Luft, um das eigentlich wenn es so knapp kommt. Wenn es so knapp kommt. Meistens kommt es ja, kriegt man die Informationen ein bisschen früher. Ja. Aber es gibt durchaus die Fälle, dass du über einen, du fliegst, Shanghai ist es zum Beispiel üblich, da kommst du dann so spät zu dem Approach Controller, dass du da schon über dein Funkfeuer fliegst, wo dann diese verschiedenen Anflüge beginnen, glücklicherweise alle erstmal in die gleiche Richtung auf einen weiteren Wegpunkt zu. Ja. Und wenn du dann eben da einen anderen Anflug kriegst und den eingetippt hast, dann bist du natürlich schon, musst du zügig hinterher sein, das dann zu briefen, weil sich das dann spätestens beim nächsten Wegpunkt gabelt. Mhm. Also 5 Minuten oder sowas. Hm. Okay. Gibt es für den 380 eigentlich spezielle Anflugverfahren aufgrund der Größe? Nein, nein. Okay. Das wird alles ganz normal, läuft das ab. Und ihr seid ja Category Super. Ja? Es gibt ja Heavy und ihr seid, glaube ich, die Einzigen mit Super, wenn ich das richtig weiß. Also Super Heavy. Da haben wir aber keine Probleme mit. Also wir werden die anderen haben Probleme. Ihr werdet vielleicht anders gestaffelt. Weißt du da, ob ihr größere Staffelabstände hinter euch bekommen, dass da irgendeine 737 nicht Loopings fliegt? Oder naja gut, die haben natürlich sowieso ihre Abstände. Das ist ja auch bei anderen, bei Heavy der Fall. Also Super ist nicht größer als Heavy vom Abstand her. Du, da fragst du mich jetzt gerade mal ein bisschen viel. Ich denke, 2 Minuten sind da aber auch ausreichend. Okay. Ich bin selber noch nicht hinter mir hergeflogen. Nee, aber wenn wir jetzt hinter einem anderen 380 starten, 2 Minuten mehr ist da, das wird ganz neu. Also ich wüsste jetzt nicht, bin ich überfragt. Okay. Auf so Langstrecken fliegen, gerade zum Beispiel nochmal Nordatlantik, redet man da viel mit anderen Fliegern, anderen Flugzeugen? Nee, Nordatlantik gar nicht, weil da ist man ja sauber gestaffelt und sauber kontrolliert. Mhm. Wo man zum Beispiel zusätzlich auf einer entsprechenden zusätzlichen Frequenz permanent eben auch Position Reports abgibt und auch Position Reports von anderen Fliegern hört und mitkriegt und auch verwertet, das ist über Afrika. Mhm. Eben aus jenem besagten Grunde, was wir vorhin besprochen haben, dass man da oftmals eben nicht mal Funkkontakt hat, weil eben auch über HF sich kein Funkkontakt verifizieren lässt und über VHF gar keiner zustande kommen kann, weil du von der entsprechenden Sendestation noch viel zu weit weg bist. Ja. Und dann keinen Radarkontakt hast, dann hast du natürlich, dann bist du so ein bisschen im luftleeren Raum. Ja. Fühlst dich ja nicht so ganz wohl. Und da spricht man dann auf einer Frequenz, das ist die 126.9, wo alle Flieger drauf sind, die in diesem Gebiet fliegen und eben auch ihre Positionsmeldungen absetzen. Ach, auch nochmal? Ja. Okay. Das ist praktisch so eine Kommunikation unterhalb, unter den Fliegern, dass jeder weiß, wo der andere jetzt ist. Mhm. Das ist jetzt nicht wichtig, darauf zu hören, dass du jede Position mitkriegst. Aber du weißt ja, welchen Positionspunkt du als nächstes oder als übernächstes anfliegst. Ja. Und wenn du dann diesen Punkt hörst, dann wirst du hellhörig und denkst, hoppla, wann ist der denn da? Ja. Ja. Und in welcher Höhe? Ja. Und das wird da alles kommuniziert. Und das ist dann auch eine ganz sinnvolle Sache. Und so dieses Warnen, so von wegen, Achtung, wir haben jetzt gerade Turbulence, sag mal, das gibt's, Passagieren Bescheid. Also das wäre auch was auf der Frequenz passiert. Das kann man auf jeden Fall machen. Das wird auch gemacht. Das passiert auch über dem Nordatlantik. Da gibt es ja auch so eine Frequenz, wo alle miteinander sprechen können. Ja. Die 1, 2, 3, 4, 5. Ja, die ist sehr sinnig. Glaube ich, Oppingen Segelflug auch, wenn ich es richtig weiß. Und da kann man dann miteinander sprechen und da wird auch manchmal ein bisschen Blödsinn gequatscht, aber da kann man natürlich auch nach irgendwelchen Turbulenzen fragen, wobei das eigentlich immer noch eine Frage für ATC ist. Mhm. Also in der Regel ist es so, dass ich da dann auch mal bei ATC nachfrage, habe ich Turbulenzen auf meiner Strecke zu erwarten? Gibt es da irgendwelche Reports? Das heißt, wenn du tatsächlich selber welche hast, würdest du das eben auch an ATC reporten, damit die es dann weiter verteilen können? Wenn ich welche habe, dann frage ich ja nun erst recht nach, sind da noch weitere zu erwarten? Weil ich habe gerade Turbulenzen, dann kriegt er das natürlich automatisch okay. mit. In der Regel frage ich ja immer erst nach, wenn ich Turbulenzen habe, die ich eigentlich nicht erwartet habe. Mhm. Und weil die ja gebrieft werden. Weil die vorher ja im Wetter gebrieft werden und wenn ich dann auf einer astreinen Wetterkarte sehe, da kann gar nichts sein, da ist kein großer Jetstream oder da ist nichts vorgesehen, da gibt's keine Wolken, dann müsste es eigentlich ja ohne Turbulenzen abgehen. Ja. Ist aber nicht immer so. Und dann fängt es plötzlich irgendwo an zu wackeln. Dann siehst du auf deiner Karte, eigentlich war da ja nichts. Eigentlich kann da nichts sein. Und dann bist du natürlich unsicher. Und dann fragst du auch mal bei ATC nach, wie sieht's denn aus? Haben da schon andere irgendwas berichtet? Mhm. Mit was muss ich rechnen? Oder in welchem Raum muss ich damit rechnen? Gibt's natürlich dann auch, dass der sagt, nee, nichts gehört, da ist eigentlich nichts. Aber er ist ja dann durch dich informiert, klar. Weil du sagst ja, bei mir hat es jetzt gerade leichte bis moderate Turbulenz. Ja. Ich habe gehört von diesem Tool namens Flight Profile Optimizer. Und du hast ja vorher schon gesagt, du gehst gegebenenfalls höher, wenn da irgendwie der Chat-Stream stärker ist oder generell gehst du lieber höher, weil du da weniger Sprit brauchst. Von was für Kriterien hängt denn das nochmal genau ab, das Routing? Also Wind ist offensichtlich. Ja gut, ich meine, da muss man ja unterscheiden. Einmal macht ja die Flugplanung den Flugplan und die guckt ja schon mal, wo habe ich Jetstreams, wo habe ich Turbulenzen zu erwarten. Da wird versucht dann drumherum zu navigieren oder da nicht reinzukommen. Und dann gibt's natürlich Berechnungen für das Optimum Flight Level, was den Flieger anbetrifft. Das hängt ab vom Gewicht, von der Spritmenge. Was ja wieder mit dem Gewicht zu tun hat, wird aber natürlich permanent weniger und dadurch steigt natürlich dieses optimale Flight Level und hängt natürlich auch ab von der Temperatur. Ja. Und das wird natürlich permanent angepasst und das zeigt mir das FMS dann an. In der Regel ist es so, dass es von der Flugplanung her schon bestimmt ist, da gibt's einen Step Climb, da gibt's einen Step Climb, da gibt's einen Step Climb. Mhm. Jetzt kann aber natürlich sein, aufgrund der Tatsache, dass vielleicht die Temperatur doch ein bisschen anders ausfällt oder dass du deine Geschwindigkeit anders wählst, weil jetzt bist du meinetwegen zu spät und gibst einen anderen Kostindex ein. Dadurch hast du eine höhere Geschwindigkeit und dadurch rechnet das System eine andere optimale Höhe aus. Mhm. Und dann hast du die Möglichkeit, weil er dir das anzeigt, dann direkt darauf zu reagieren und zu sagen, okay, jetzt steige ich oder jetzt sinke ich. Du hast gerade schon den Kostindex angesprochen. Auf das wollte ich raus. Was ist denn das? Ja gut, da sind der Kostindex, das ist eine Zahl, die eingegeben wird in das System und die bestimmt die Geschwindigkeit. Mhm. Da sind natürlich 1000 Parameter eingerechnet. Naja, 1000 sind es nicht, aber sind die Fuelkosten, da ist die Zeit, die der Flieger unterwegs ist, die Maintenance-Kosten, die Kosten, die die Crew kostet. Alles, was man so als Parameter mit einrechnen kann, ist da eingerechnet und ist auf einen optimalen Punkt gebracht. Und in der Regel, bei uns jetzt ist der Fuel, der Index, der Kostindex so berechnet, dass wir so um die 8,4 fliegen. Mach 8,4. Mhm. Also 84% der Steiggeschwindigkeit. Ja. In dem Moment, wo der Kostindex höher wird, steigt auch die Geschwindigkeit. Also das heißt, höherer Kostenindex heißt, also wenn der Spritpreis zum Beispiel höher wird, dann müsste das ja heißen, der Kostenindex wird geringer, weil ihr wollt langsam auflegen, damit ihr weniger Sprit braucht. In der Regel würden wir das machen. Wenn jetzt aber die Pünktlichkeit gefährdet ist, weil da kommen ja dann Kosten rein, wie Anschlussflüge werden nicht bekommen. Ja. Eventuell müssen Hotelkosten bezahlt werden und. Dann versucht man natürlich, schneller zu fliegen, um dann doch noch die Zeit einzuholen. Und auf einem 10- oder 12-Stunden-Flug ist es natürlich auch spürbar. Da holst du mal eben 10, 15 Minuten raus. Ja. Und das entscheidet gegebenenfalls eben über einen Anschlussflug. Mhm. Und also du sagtest gerade, ihr gebt den Kostindex ein. Den denkt ihr euch sicherlich nicht selber aus. Nein, der ist vorgegeben von, der ist bei der Flugplanung, ist der mit drin. Das heißt, den denkt sich Firmen Hire Management aus. Den haben die berechnet. Ja. Der wird berechnet. Mhm. Das ist, über die Einzelheiten kann ich eigentlich nicht sagen, klar. Weil da habe ich keinen Einblick. Ja, klar. Aber da sind eben alle möglichen Kostenfaktoren drin und die werden optimiert zu einem Index, der eine so und so, der eben eine bestimmte Geschwindigkeit generiert. Und wenn ich jetzt Pünktlichkeit an erste Stelle setze, also erste Stelle ist ja Sicherheit, aber dann kommt die Pünktlichkeit natürlich, weil man den Leuten auch gewährleisten will, dass sie ihre Anschlussflüge kriegen und dass sie pünktlich irgendwo ankommen, dann habe ich so vorgegebene Kostindex, die dann automatisch schon anzeigen, wie viel Sprit mehr ich brauche und welche Geschwindigkeit das ist. Und die sind vorgegeben, die kann ich natürlich auch dazwischen drin frei wählen, indem ich dann abchecke, naja, ich muss jetzt nicht ganz so schnell sein. Jetzt gucke ich mal, wo die Linie liegt, wo ich noch Sprit spare, wo das Verhältnis Sprit sparen zu Zeitgewinn noch auf einem vernünftigen Level liegt. Weil man muss ja auch bedenken, wenn ich jetzt 3 Tonnen mehr raushaue und 5 Minuten gewinne, ob das dann noch in Relation ist zu dem Anflugverfahren, was nachher kommt. Denn da könnte ich ja alles wieder verlieren, beziehungsweise ich könnte alles gewinnen. Es ist oftmals besser, einen normalen Flug zu machen und dann im Anflug irgendwelche Kürzel zu erreichen, irgendwelche Abkürzungen, dass ich praktisch gleich reinkomme und mit dem Sichtanflug oder so da abtauchen kann, als wenn ich ein langes und umständliches Anflugverfahren mache. Mhm. Da kann ich eine Menge mehr Zeit gewinnen als in so einem Flug. Ja. Das ist so eine Abwägungssache, das sind auch Erfahrungswerte, die man da hat. Da muss man halt mal abchecken, wie ist die Zeit, die ich ankomme, wie ist die Verkehrslage, wenn ich ankomme, wie sind die Wetterbedingungen, wenn ich ankomme, kann ich da mal eben nach dem Visual fragen und mal eben so über die Ecke ganz normal über einen Traffic Pattern reinfliegen. Dann habe ich natürlich eine Menge Zeit gewonnen und dann ist es viel, viel mehr, als ich dann vielleicht mit einem erhöhten Kostindex, der mich Geld kostet, erreichen kann. Aber Wenn du jetzt zum Beispiel in Frankfurt um 10 startest und geplant hast, mit einem Kostindex von Mach 0,84 zu fliegen und du hast jetzt aufgrund von Chaos in Frankfurt eine Dreiviertelstunde Verspätung, dann hat dir ja dein Flugplan immer noch den Kostindex für Mach 0,84 gesagt. Dann kannst du quasi auch dann eigenmächtig sagen, ich gehe jetzt auf Mach 0,86 und das ist zwar ein höherer Kostenindex, aber du kannst es vertreten. Ja, genau. Okay. Mhm. Das tanke ich dann auch vorher schon. Also das ist auch so eine Sache, die ich gegebenenfalls in der Flugplanung schon abchecken kann. Ich gehe in Frankfurt raus zu einer Zeit, wo viel los ist. Dann lasse es im Winter noch Eis und Schnee haben. Dann muss ich eventuell noch enteisen. Da kann ich von vornherein sagen, ich bin mit Sicherheit spät. Ja. Und dann kommt es vielleicht nachher im Flug auf 5 oder 10 Minuten an, damit bestimmte Gäste ihre Anschlussflüge noch kriegen. Ja. Und dann weiß ich von vornherein, na, den höheren Kostindex, den muss ich schon einkalkulieren und ich muss mal 3 Tonnen mehr tanken, damit ich das überhaupt fliegen kann. Ja. Ja. Das ist eine Sache, die man dann eben ad hoc entscheidet und von der Situation abhängig macht. Mhm. Okay. Lass uns mal ein bisschen über die menschliche Seite reden, also sprich CRM, Crew auf Langstrecken. Täusche ich mich oder habe ich mal gehört, dass beim A380 immer der Linkssitzende fliegt und nicht der Kapitän immer links sitzt? Oder habe ich das falsch aufgeschnappt? Das ist irgendwie falsch aufgeschnappt, okay. Weil der Kapitän sitzt immer links. Das ist auch da so. Und dann haben wir bei den Langstreckenflügen ja, sind wir auch zu dritt. Ja. Das heißt, da ist dann immer noch ein normaler FO, der immer rechts sitzt. Und ein SFO, ein Senior First Officer, der in der Regel auch rechts sitzt. Aber wenn der Kapitän ins Bett geht, dann sitzt der links. Dann sitzt der links. Aha, okay. Der hat die Qualifikation dazu, dass der dann im Reiseflug auch die Kapitänstelle besetzen kann. Mhm. Wenn jetzt aber irgendwie was vorfällt, also ein Notfall oder eine Zwischenlandung oder sonst irgendwas, dann ist der natürlich verpflichtet, den Kapitän zu wecken, weil ja. Starten und Landen oder größere Entscheidungen lassen sich natürlich nur vom Kapitän oder ja. mit dem Kapitän ja. machen. Ja. Wie ist denn dann so die Schichtverteilung in so einem langen Flug? Wer macht wie lang was? Also es gibt ja bei einem Flug hin und her leider nur 2 Starts und 2 Landungen. Das heißt, der dritte Mann zieht immer den kürzeren. Ja. In der Regel ist es so, dass ich immer einen Leg fliege, entweder hin oder her. Und dann müssen die anderen beiden sich halt um das andere Leg nicht streiten, aber sie losen es aus in der Regel. Beziehungsweise es wird davon abhängig gemacht, wer als letzter eine Landung hatte, weil wir müssen ja auch innerhalb von einem Vierteljahr mindestens 3 Landungen haben. Ja. Und das wird natürlich auch ein bisschen davon abhängig gemacht. Ich als Kapitän fliege jetzt halt immer ein Leg, mindestens ein Leg, einfach um eine gewisse Fertigkeit zu behalten, denn es ist auf Langstreckenflügen ja sowieso relativ wenig, was man fliegt. Ja. Und wenn jetzt irgendwas ist, notfallmäßig, dann muss ich den Flieger ja sowieso übernehmen und fliegen. Und dann brauche ich halt auch eine gewisse Übung. Und deswegen nehme ich mir immer das Recht für ein Leg. Ja. Und wenn du das Leg jetzt fliegst, das ist 12 Stunden lang, dann sitzt du ja nicht, dann fliegst du ja nicht 12 Stunden. Nee, dann mache ich so. In der Regel wird so gemacht, dass der fliegt, sucht sich die Pause aus, die er gerne machen möchte. Mhm. Und in der Regel nehme ich so die mittlere Pause, zumindest wenn ich irgendwo hinfliege, also das Leg rausfliege, dann nehme ich die mittlere Pause. Auf dem Rückweg, wenn ich den fliegen sollte, dann nehme ich ganz gerne auch mal die letzte Pause. Okay. Das hat vielleicht damit zu tun, dass man Frankfurt natürlich besonders gut kennt und da jetzt nicht so eine lange Vorbereitungszeit braucht, jetzt bei Flughäfen, wo man dann länger nicht gewesen ist, da ist es ganz nett, wenn man dann die mittlere Pause hat, dann hat man hinterher eben noch nach der Pause einfach genügend Zeit, sich wieder einzufinden und dann auch alles vorzubereiten. Das heißt also, wenn nochmal angenommen, du fliegst das Leg und machst jetzt eine Pause, das heißt, du machst auf jeden Fall Start und Landung? Das auf jeden Fall. Also die Start und Landung sind ausgenommen. Okay. Also okay. Da kann man praktisch rechnen, Start plus eine halbe Stunde und dann Landung und davor eine halbe Stunde. Das ist ausgenommen. Okay. Und die Zeit dazwischen, die wird genommen und wird 3 geteilt. Okay. Aber Start und Landung muss natürlich ich als Kapitän immer vor Ort sitzen. Okay. Mhm. Aber du musst ja nicht immer fliegen. Es kann sein, dass der First Officer die Landung macht, aber du musst genau. im Cockpit sein. Ich muss da sitzen, wo ich hingehöre, nämlich auf den linken Sitz. Ja, ja. Okay. Mhm. Und wie lange ist dann so eine Pause, die du da machst? Das kommt auf die Flugzeit an. Also wenn bei 12 Stunden oder nehmen wir 13 Stunden nach Singapur, ja. ne, dann rechne ich eine halbe Stunde vorher, halbe Stunde vor der Landung. Dann ist eine Stunde weg und dann bleiben noch 12 Stunden und das teile ich dann durch 3. Dann hat jeder 4 Stunden okay. Pause. Und dann bleiben übrig ganz roundabout 9 Stunden Arbeit sozusagen. Ja, ne? So. Ja. Kann man da vernünftig schlafen dann in so einer Pause? Naja, das ist eine Frage, die individuell verschieden ist. Ja. Und ja, kommt auch darauf an, wie man selber drauf ist. Also es gibt Zeiten, wo ich gar nicht schlafen kann, weil ich einfach auch nicht müde bin. Ne? Ja. Es gibt ja auch so Flüge, die man tagsüber macht. Da macht man dann halt eine Pause. Da legt man sich mal hin, streckt sich aus. Das ist ja auch schön angenehm, wenn ja. man mal lang sich lang machen kann und mal abschalten kann. Aber schlafen tue ich da dann nicht. Mhm. Vielleicht liest man auch mal was. In der Regel muss ich sagen, kann ich eher nicht schlafen. Aber das Ruhen ist durchaus hilfreich. Und ab und zu gibt's ja auch so Flüge, wo man dann tatsächlich schläft. Ja. Und wie sind diese die Unterkünfte für euch dann da? Wo sind die? Und wie sind die bequem? Die sind sehr angenehm. Die sind direkt hinterm Cockpit. Mhm. Wir haben ja hinter der Cockpittür haben wir noch so einen kleinen Flur mit Treppe. Da ist dann rechts eine eigene Toilette. Und dann kommen auf der linken Seite einer oben, einer unten, zwei Ruheräume. Mhm. Und dann kommt ja die zweite Tür in die Kabine. Das ist praktisch wie so eine Schleuse. Ja. Und diese Ruheräume, da ist ein Bett und da kann man wunderbar schlafen. Ja. Da ist eine eigene Tür. Da hast du dann notfalls auch einen Fernseher, wo du noch ein Filmchen gucken kannst, wenn du das möchtest. Und da lässt sich's aushalten. Habe ich im Sim gar nicht gesehen, das Ding. Im Sim sind die Flugzeiten zu kurz. Da gibt's keinen Ruhe-Simulator. Ja, das ist aber das sind nicht die gleichen Ruheräume wie für die Kabinencrew, ne? Nee, die Kabinencrew hat ihre ein Stockwerk tiefer, also praktisch im Keller sozusagen. Ja. Die müssen, das ist in der Galley, in der zweiten Galley. Im Main Deck unten, da geht eine Tür mit Leiter noch eine Etage tiefer ja. und da haben die so einen Ruheraum, da ist eine eigene Toilette drin und 12 Betten. Mhm. Habe ich, wo ich jetzt nach L.A. geflogen bin, standen wir eine Weile in der Galley und haben uns unterhalten und dann kam irgendwann ein freundlicher Lufthansa-Mitarbeiter und meinte, wir sollen doch woanders hingehen und lachen, weil da unten drunter sei die der Ruheraum, weil das würde nerven. Ja. Das kann dann eventuell auch störend werden. Ja, ja, klar. Klar. Ja. Wie viel Kabinenbesatzung hat man auf so einem Langstreckenflug? Also wir haben 21 Kabine. Okay, und die machen dann auch so eine ähnliche Pausenstory? Die machen, ja gut, die haben natürlich nicht ganz so viel, weil die haben ja ihren Service und da ist halt die Frage, wie lange geht der Service, wie lange zieht sich das so hin? Ach so, die machen dann da Pause, wo es eh keinen Service gibt. Ja genau, denn da kommt ja, erstmal muss der Service gemacht werden, der zieht sich ja meistens 2 bis 3 Stunden hin, dann sind die schon mal weg und dann müssen die natürlich auch früher wieder antreten, ja. weil die haben ja dann nochmal so einen Service hinten raus. Ja. Und manchmal auf langen Flügen sogar noch so einen Zwischenservice, dann wird es halt Service, Pause, dann der Zwischenservice, dann wieder Pause und dann der Endservice. Ja. Die kommen dann vielleicht, wenn wir so 3,5 Stunden haben, haben die vielleicht 2 Stunden. Ja. Okay. Ist mal als Pilot, wenn du da jetzt nach so einem, nach 12,5 Stunden eine Landung machen musst, gut, du hast deine Pause gehabt, aber du bist da ja dann möglicherweise schon irgendwie müde oder gejetlaggt oder sowieso gejetlaggt, weil du gerade aus Amerika kommst oder aus Hongkong oder weiß der Herr was. Ist das dann nochmal ein Stressfaktor durch die Müdigkeit extra bei der Landung oder macht es keinen großen Unterschied, weil Adrenalin dann schon dafür sorgt, dass man wach ist? Also das kann ich jetzt nur individuell ja, klar. für mich bestimmen, weil da gibt es mit Sicherheit Unterschiede. Es gibt ja auch große Unterschiede in der ganzen Schlaftechnik, die jemand so anwendet. Ich persönlich komme damit super klar. Ich habe da gar keine Probleme. Also ich habe noch nie irgendwie eine Landephase gehabt, wo ich jetzt besonders müde gewesen wäre. Mhm. Selbst wenn ich während des Fluges mal müde bin oder war, wo man dann eben, wie gesagt, eine Pause hatte, dann hat sich das hinterher eh gelegt in der Regel. Wenn es gar nicht anders geht, kann man ja auch mal nappen. Ja. So mal 10 Minuten abschalten, sagen hier, ich bin mal eben raus. Ja. Und gut, im Sitz schlafen kann ich jetzt gar nicht. Klar. Aber es hilft ungemein, wenn man sich mal eben rausnimmt und einfach die Augen zumacht und so vor sich hin döst. Ja. Da kann man eine ganze Menge gewinnen. Das kommt aber selten vor. Ich komme in der Regel mit diesem ganzen Zeitenwechsel ganz gut klar. Ich versuche auch zu Hause, wenn ich morgens nach Hause komme, gar nicht mehr ins Bett zu gehen, sondern den Tag auf irgendeine Art und Weise mit mechanischen Arbeiten durchzustehen, ja. Um dann abends ganz normal ins Bett zu gehen, und dann bin ich am nächsten Tag wieder drin, ja. Im Zeitrhythmus. Große geistige Anforderungen sind dann natürlich ausgeschlossen, weil da wird man dann zu schnell müde, das ist klar. Ja. Generell ist es ja, glaube ich, eh so, ihr habt ja bei so einem typischen Umlauf, weiß ich nicht, seid ihr dann ein oder zwei Tage in der anderen Zeitzone? Ja, da stellt man sich ja eigentlich auch gar nicht wirklich um, oder? Es ist tatsächlich so, dass man da oftmals sich gar nicht richtig umstellt. Ja. Und das kommt halt darauf an, wie lange man dann in den entsprechenden Ländern, je nachdem, wo man ist, auch abends noch durchhält. Wenn ich jetzt nach Amerika fliege zum Beispiel, dann bin ich ja relativ spät in der Nacht erst am Tagesende dort angekommen. Ja. Und dann bin ich eh schon richtig müde. Und wenn ich dann ins Bett gehe und durchschlafe bis zum nächsten Morgen, dann geht mittags schon wieder der Flug raus. Dann komme ich auch ganz gut durch die Nacht durch. Ja, ja, ja. Also das ist jetzt nicht so das Problem. Und wenn ich dann nach Hause komme, gut, dann muss man halt gucken. Entweder gehe ich tatsächlich 2-3 Stunden ins Bett. Aber wie gesagt, ich versuche halt immer bis abends durchzukommen. Ja. Um dann im nächsten Tag richtig voll drin zu sein, ja. Im Rhythmus. Wie viel solche langen Flüge machst du denn überhaupt pro Monat typischerweise, wenn du jetzt nicht irgendwie besonders Urlaub? Also wenn ich keinen Urlaub habe, so 3 bis 4. Also ganz grob einmal pro Woche und ja. Da bist du so ganz grob 3 Tage weg, so mit dem ganzen Umstellung. In der Regel zwischen 3 und 5 Tagen. Okay. Das heißt, es kann auch sein, dass du mal mehr als einen Tag Aufenthalt im Zielland hast. Ja, das gibt's auch. Da ist man froh drum, weil das ja ganz schön ist, wenn man auch mal eben einen Tag so zwischendrin hat, wo man loslassen kann. Denn diese Abholer, wie wir die nennen, hin, 24 Stunden frei und wieder zurück, das ist oftmals schon relativ anstrengend. Vor allen Dingen, wenn es dann Flüge sind, die über 10 Stunden gehen. Ne? Mhm. Wenn ich so Shanghai fliege und komme da an, nachmittags bin ich dann im Hotel und am nächsten Morgen um 10 geht's dann schon wieder raus. Mhm. Da habe ich natürlich nicht viel Luft. Und da ist man dann zu Hause doch schon ganz schön fertig. Wenn da ein Tag dazwischen ist, wo man sich so ein bisschen erholen kann, wo man dann auch mal ohne Pflichtprogramm einfach ins Café geht oder den ganzen Tag so vor sich hintrielt, ein bisschen Sport macht, das ist schon ganz gut. Macht dir das noch Spaß, dann in anderen Städten zu sein? Ich frage deshalb, weil ich mal mit einem anderen Langstreckenpiloten geredet habe und der hat so erzählt, er fliegt jetzt nach, ich habe vergessen, wo es war, keine Ahnung, und sage, oh cool, schöne Stadt, sagt er, oh ja, gut, aber da war ich schon ein paar Mal in der Steuererklärung mit, dann kann ich was Sinnvolles tun. Das hat so eine gewisse Ernüchterung ja, durchgeklungen. sicherlich Städte, wo man meint, da muss man jetzt nicht unbedingt hin. Das kann ich nachvollziehen, also das kann schon sein. Und wenn man dann Wichtiges zu tun hat, dann nimmt man halt die Steuererklärung mit, dann ist die wenigstens erledigt in der Zeit. Ja. Aber in der Regel gibt's natürlich immer irgendwelche Punkte, die man immer wieder gerne aufsucht und die man immer wieder gerne genießt. Und da haben wir doch eine ganze Menge Auswahl. Wenn ich nach Südafrika komme, nach Johannesburg fliege, da fliegt man einfach gerne hin. Da hat man einen Tag extra frei. Da gibt's gutes Essen, da kann man einen Ausflug machen, da kann man sich auch ganz relaxed dann einfach mal einen Tag hinsetzen und was lesen, was man hier zu Hause vielleicht dann nicht tut. Und das ist einfach dann auch gemütlich. Genauso nach Shanghai, es gibt immer irgendwas zu tun, immer was anzugucken. Also da hat man, denke ich mal, keine Probleme, irgendwas zu finden. Das heißt, du nimmst es nicht als nervige, verlorene Tage im Ausland wahr? Nee, das auf jeden Fall nicht. Okay. Weil, ich denke, das ist wichtig, sonst ist es, glaube ich, schwierig. Ja, es gibt immer wieder irgendwelche Punkte, auf die man sich dann freut. Das ist ja genauso, wenn ich hier jetzt weiß, ich gehe jetzt übermorgen Gans essen im Korb in dem und dem Restaurant, wo halt die Gans besonders gut schmeckt. Ne? Ja. Dann freue ich mich, wenn ich nach Shanghai komme, weil ich weiß, da gibt's ein Restaurant, da gehe ich super gerne hin und da gehe ich auch 2-mal hintereinander hin, weil da gibt's ein Essen, was ich sonst eben nirgends kriege. Ja. Und dann habe ich noch dieses Ambiente und jenes und das ist dann schon schön. Wie viele verschiedene Strecken ganz grob fliegst du? Also anders formuliert, wie oft fliegst du zum gleichen Ort? Ja, das, also es gibt bestimmte Sachen, die requeste ich jeden Monat. Also ich habe, als Johannesburg gab, habe ich natürlich versucht, jeden Monat einmal nach Johannesburg zu fliegen. Klappt nicht immer, weil natürlich durch das Gerechtigkeitssystem dann andere auch mal dran sind. Ich versuche halt möglichst immer einmal nach Shanghai zu kommen und ich versuche auch mal nach Delhi zu kommen, weil das sind so Punkte, wo man dann eben einen bestimmten Flair hat, bestimmtes Essen hat, auch einen bestimmten Hotelkomfort, den man dann eben schätzt. Ja. Und das macht man dann wirklich gern. Und ja, gibt natürlich auch, das ist jetzt auf 380 nicht unbedingt so der Fall, weil wir haben ja nur eine begrenzte Anzahl von Strecken. Wie viele sind es denn ungefähr? Also 20. es sind fünf in USA und dann zwei in China, dann nach Singapur noch und nach Delhi. Ja, das war's schon. Südafrika, ne? Oder gibt's denn nicht? Südafrika, den haben sie jetzt geskippt. Ah, okay. Den fliegt jetzt im Moment der Jumbo. Okay. So dass der weggefallen ist, leider. Also sind neun dann, was dann übrig bleibt. Okay, war gar nicht so arg viel Auswahl, ne? Ja, das hält sich im Rahmen. Ja. Und dadurch kommt man dann natürlich gar nicht in die Verlegenheit, das sind ja nun ausgesuchte Standorte, da hat man jetzt nicht so dieses Gefühl, was ich natürlich nachvollziehen kann, wenn jemand zum 28. Mal nach Detroit kommt vielleicht oder nach Lagos oder es gibt ja so Destinations, die vielleicht ein bisschen langweilig und auch vielleicht nicht ganz ungefährlich sind. Das kann ich dann schon verstehen. Ja. Und die ganze Organisation hin zum Hotel fahren, zurückholen, abholen, das ist alles organisiert. Das ist alles organisiert von der Firma. Ja. Da steht dann immer ein Bus bereit und da sind die Zeiten. Das macht alles die Organisation bis hin zum Wecken im Hotel. Das ist alles schon vorbestimmt. Okay, da braucht man sich so nicht drum kümmern. Ich habe auch noch nie erlebt, dass das Hotel nicht geweckt hätte. Also ich bin da vielleicht ein bisschen blauäugig, aber bis jetzt, in den letzten 34 Jahren, hat es immer geklappt. Ja. Und ich bin immer pünktlich zum Briefing gekommen oder zur Abfahrt gekommen. Ja. Manche stellen sich auch immer noch extra einen Wecker. Ja. Ich habe mich immer aufs Hotel verlassen und das hat toll bisher immer geklappt. Ihr seid ja auch immer im gleichen Hotel, es gibt ja spezielle Verträge da und so. Na, klar. Kann man natürlich dann auch mal eben schnell ohne Duschen erscheinen, wenn das dann vonnöten wäre. Aber wie gesagt, es hat organisiert, die Organisation, die klappt immer ganz hervorragend. Ja. Kann man nicht meckern. Sind A380-Piloten jetzt cooler als 747-Piloten? Also ich frage, weil ein Begriff, den ich in Frankfurt gehört habe, AFCAF, the aircraft formerly known as flagship. Ja gut, das ist Jumbo. Es ja nun nicht mehr. Ne? Ja, eben. Ja, selbst der neue Jumbo ist ja nicht mehr das Flaggschiff an und für sich, weil allein an der Größe hapert's. Genau. Vielleicht nicht an der Länge, aber länger ist schon, ne? Ja, das Gesamtvolumen ist halt doch 100 Tonnen kleiner. Ja. Das hat aber, also ich denke mal. Gibt es so eine Rivalität zwischen den verschiedenen Flotten so ein bisschen, so neckmäßig? Ich denke schon, gibt schon. Ich meine, das sieht man ja schon an den Spitznamen, die man so für den Jumbo hat. Okay, und, der die, wäre? Naja gut, ich meine, das AFCAF ist bekannt und dann die Eisprinzessin. Da hat man natürlich dann schon so seine Spitznamen. Ich glaube, für uns gibt's ja auch einen, weil er so dick ist. Aber den möchte ich jetzt so, politische Äußerungen im Fernsehen sind nicht erlaubt. Okay. Aber cool sind, lass mich es noch kurz sagen, cool sind Piloten ja grundsätzlich. Natürlich, es ist also nur ein relativer Unterschied. Hast du mal generell mit Strich 8 Piloten geredet. Kannst du einschätzen, inwieweit der Strich 8 inzwischen auch, was die Automatisierung oder so angeht, so ähnlich ist wie der 380 oder kannst du überhaupt was sagen zu dem Flieger so im Vergleich? Ja, ich habe ihn selber nie geflogen. Ja, genau. So ganz grundsätzliche Unterschiede zum 400er, möchte ich mal behaupten, gibt es jetzt nicht unbedingt. Alleine schon vom Cockpit her, vom Sitzen, von der Strahlungskälte und von dem relativ engen Raum, den man da oben hat. Ja. Was jetzt die Automatisierung anbetrifft, denke ich, dass der natürlich dem Airbus auch um einiges hinterherhinkt, weil man kann ein altes Flugzeug nicht ganz neu machen. Und die Entwicklung, die bei Airbus da genommen wurde mit dem Piloten von uns, der da an der ganzen Entwicklung mitgearbeitet hat und praktisch hier so Pilotenbelange direkt mit eingebracht hat, das ist schon mal einmalig, denke ich. Das hat sich halt beim 380 gezeigt, aber das ist ja sonst nirgends passiert. Und ich denke, dass dass da einfach der 380 schon der schönere und angenehmere Arbeitsplatz ist. Das wird natürlich jeder Jumbo-Flieger Jumbo ist halt Kult. Bestreiten, ja. Das mag sein. Ja. Jumbo hat einen gewissen Kultcharakter, das ist klar. Er sieht ja auch schön aus, wenn man ihn so als Flugbild in der Luft sieht, gar keine Frage. Ja. Aber das angenehmere Arbeiten, denke ich, ist schon im 380 gegeben. Hättest du die Möglichkeit gehabt, auf den Strich 8 zu wechseln damals, oder warst du schon auf dem Airbus-Trip vom 340er her, sodass dir die Möglichkeit gar nicht gewesen wäre? Ich hätte natürlich nach dem 320 warten können auf den Jumbo. Dann hättest du aber schon vor dem 340 abbiegen müssen, sozusagen. Dann hätte ich schon vor dem 300er abbiegen müssen. Vom 300er, ja, okay. Dann wäre ich ja im Grunde genommen, dann hätte ich ja die Chancen alle auf die Airbusse gar nicht gehabt. Dann wäre ich vom 320, wäre ich halt länger 320 geflogen. Auf diese Art und Weise bin ich ja nur anderthalb Jahre 320 geflogen. Ja. Und dann konnte ich ja schon aufs Fördermuster auf den 300. Da hätte ich dann wahrscheinlich 7, 8, 9 Jahre 320 fliegen müssen und dann auf den Jumbo gehen. Dann wäre ich auf den 400er gekommen und hätte natürlich mit dem 400er dann auch den Strich 8 jetzt fliegen können. Aber das war nicht meine Intention. Ich kannte den 300er vom 310er, den ich bei Condor geflogen bin als Co-Pilot. Ah, ja. Und das Flugzeug als solches fand ich immer sensationell. Einmal hat er auch schön Power gehabt, ist ein schöner Flieger. Und dann die Strecken waren hochinteressant, weil man ist ja nicht nur Kurzstrecke mit dem geflogen, sondern zu zwei Drittel eben auch so mittlere Langstrecke. Und da haben wir natürlich tolle Ziele gehabt und tolle Layovers, die man sonst auf Flugzeugen so nicht mehr gehabt hat. Es gibt aber dann, kann man schon so sagen, dass es schon so entweder die Boeing-Route oder die Airbus-Route gibt. Kann man nicht unbedingt sagen. Nicht es sagen. Gibt Leute, die die sind, wir haben jetzt auch um 380 auch Kollegen, die sind bis dato 737 geflogen als Kapitän. Die sind jetzt auf den 380 gewechselt. Gibt's auch. Ne? Ja, gut, nach dieser Einführungsphase, die über 2 Jahre ging, wo nur die 330, 340 Piloten genommen wurden, war ja wieder die ganz normale Entwicklung, dass eben Leute, die von der Kurzstrecke kommen, entweder 37 oder 320 geflogen sind, eben auch auf ein Fördermuster wechseln können nach ihrer Wahl. Okay. Und das wäre entweder der Jumbo gewesen oder der Airbus. Und wenn da jetzt jemand 737 geflogen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf Jumbo bleibt, relativ groß. Aber er kann genauso gut auf einen A380 gehen. Also sprich, wenn jemand sagt, also es ist dann im Prinzip die Entscheidung vom Pilot. Wenn er sagt, ich finde Boeing cooler, dann ist das seine Entscheidung, auf Boeing zu bleiben. Ja, absolut. Okay. Was gefällt dir nicht an dem Flieger? Gibt es da irgendwas, was dir als konstruktives Feedback an Airbus einfallen würde? Oder sagst du, passt soweit? Also ich kann nichts Negatives feststellen. Okay. Also der Flieger ist zum Arbeiten rundum gut. Okay. Letzte Frage, die von einem Hörer kam. Sieht man auf so Landstrecken, gerade nordatlantikmäßig, oft so Sachen wie Polarlichter oder St. Elmo's Fire oder irgend sowas? Sieht man das? Oder? Das hat tatsächlich abgenommen. Das hat wohl mit der Sonnenaktivität zu tun, die ja gerade mal wieder in eine abnehmende Phase hat. Und dadurch hat man dann auch weniger Polarlichter. Ich kann mich erinnern, als ich damals den Jumbo geflogen bin als Co-Pilot, da habe ich fast auf jedem Nordatlantikflug Polarlichter gesehen. Mhm, und das kann man auch, das ist einfach was Schönes. Das schaut man sich dann auch gerne an und das fasziniert, muss man ganz ehrlich sagen. Die interessantesten und intensivsten Polarlichter habe ich allerdings mal gesehen, da bin ich auf dem 300er geflogen. Das war in Almaty. Das ist in, Kasachstan. Ja. Und völlig ungewöhnlich. Ich war auch völlig erstaunt und habe erstmal gar nicht fassen können, was da vor sich geht. Aber da waren Polarlichter, auch in der Farbe komplett anders. Mhm. Purpurrot, Vorhänge bis auf den Boden runter. Und das war also ein Schauspiel, das war faszinierend. Das habe ich aber nie wieder so erlebt. Mhm. Und heuer, also in den letzten 10 Jahren, habe ich keine Polarlichter mehr gesehen. Okay. Muss ich echt sagen. Also die haben stark abgenommen. Immer mal wieder hört man jemanden, der welche gesehen hat, aber es hat zumindest auf meinen Flügen extrem abgenommen. Mhm. Naja, ihr habt ja immer noch zum Glück, wenn ich die Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge, die sind ja auch optisch schön. Da gibt's die sind ja auch sehr schön, ja. Da kann man schon sagen. Vor allen Dingen die Sonnenuntergänge sind immer sehr interessant. Ein Sonnenaufgang ist oftmals ein bisschen quälend, weil die Sonne dann doch direkt von vorne kommt man dann vielleicht doch schon ein bisschen müde ist oder vielleicht gerade aus der Pause kommt und dann kommt die Sonne direkt von vorne. Das ist dann schon oft, geht sehr in die Augen. Da muss man dann schon mal ein Kissen irgendwo hinstopfen, dass man das nicht direkt ins Gesicht kriegt. Ja. Aber die Sonnenuntergänge, die haben natürlich ihren eigenen Charme, einmal durch die Färbung des Himmels. Und dann sieht man ja auch immer bei klarem Himmel sieht man immer den Erdschatten am Horizont. Und das ist auch ein Phänomen, was immer wieder schön ist, weil man da tatsächlich merkt, die Erde ist ja doch rund. Ne? ja, genau. Wollte ich gerade fragen, ob du schon mal nach Australien geflogen bist, um den Rückenflug da auf der anderen Seite. Nee, Australien hätte ich damals fliegen können, zu Jumbo-Zeiten. Ich habe dann immer gedacht, schieb's noch ein bisschen raus, weil ich eben zu der Zeit gerne zu Hause war und wollte nicht so 14 Tage am Stück weg sein. Das hatte ich ja vorher bei Condor, wo ich den 310er geflogen bin, hatte ich ja teilweise 14 Tage und mehr Umläufe. Okay. Und dann hatte ich auf dem Jumbo mehr so die längeren nach hinten geschoben. Dadurch bin ich dann tatsächlich nicht nach Australien gekommen, weil plötzlich war es aus. Flogen wir nicht mehr nach Australien. Da kamen dann die Star Alliance und dann haben das halt von Singapur beziehungsweise von Bangkok aus die Star Alliance Partner übernommen. Ja. Wie hat man 14 Tage lange Umläufe auf dem 13? Bist du dann da mehr, also quasi nicht hin und zurück geflogen, sondern mehr so Mehrpunkt? Man hat ja bei Condor ist das ja ein bisschen anders. Da kann es passieren, dass man eben nur einmal in der Woche irgendwo hinfliegt. Mhm. Und wenn man nur einmal in der Woche irgendwo hinfliegt, dann muss der Flieger ja zurück und die Crew bleibt da. Mhm. Okay. Und dadurch kamen dann solche Umläufe zustande. Das war natürlich sensationell damals auf dem 310 als Co. Da sind wir dann, hatten wir entweder so Umläufe 5 Tage Stuttgart oder 5 Tage Köln oder sowas. Das war ja ganz nett, dass man dann mal in so einer deutschen Stadt auch war. Aber die Highlights waren dann 16-Tages-Umlauf mit einer Woche Phuket und anschließend eine Woche Kathmandu. Okay. Das war dann quasi Urlaub. Ja. Und das noch auf dem schönsten Sitz, den man im Flugzeug haben kann, nämlich vorne links, beziehungsweise rechts. Wieso? Was? Rechts angenehmer als links? Oder? Das kann man so nicht sagen. Rechts sitzt halt der Co-Pilot und als Co-Pilot war man da durchaus zufrieden. Klar, ist es schön, wenn man dann irgendwann, wenn man irgendwann nach links kommt, ist es schon schön, weil man dann eben auch noch einen anderen Stellenwert hat. Ja. Aber der Co-Pilotensitz ist sicherlich vielleicht ein bisschen unbeschwerter, könnte man das sagen. Ja. Gut, ich glaube, wir sind durch. Habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Möchte ich noch irgendwas sagen? Ein Wort zum Sonntag, zum Montag. Wann muss wieder? Ich habe jetzt erstmal Urlaub noch, den vom 1. bis 14. Dezember. Und dann habe ich eine Reserve-Line. Da kann was passieren, da muss aber nichts passieren. Und dann fliege ich nach Singapur am 22. über Weihnachten. Ja, okay. Ja, freiwillig, oder? Freiwillig, ja. Meine Frau wird mich begleiten und dann werden wir 3 Tage Singapur machen. Ja, cool. Das ist dann praktisch unser Weihnachtsgeschenk. Okay, ja, cool. Und dann kommt Silvester, und dann haben wir schon wieder das neue Jahr. Und da schauen wir mal, was die Zeit uns bringt. Ich werde auf jeden Fall in Rente gehen. Da freue ich mich auch schon drauf. Hast ja noch ein Flugzeug, mit dem du dich dann weiterhin Ich habe ja noch ein kleines Flugzeug, und ich habe noch ein Segelboot und mir wird es da nicht langweilig werden. Okay. Gut, alles klar. Vielen Dank. Gerne. Alles Gute. Gleichfalls. So, das war's. Ganz herzlichen Dank dir, Pit, fürs Mitmachen. War eine Episode, die mir schon länger vorgeschwebt hat und finde ich, ist klasse geworden. Vielen Dank. Ja, euch Hörern am anderen Ende der MP3-Leitung, danke fürs Zuhören, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte bringt es dann auch zum Ausdruck, indem ihr auf der Webseite entsprechend votet mit 0 bis 5 Sternen.